Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Geboren in den 60er Jahren, gehörten mit zu den ersten in der Geschichte, die selbstbestimmt entscheiden konnten, ob sie Kinder haben möchten und wie viele. Angela aus Bergisch Gladbach kam gemeinsam mit ihrem Mann Günther zu dem Entschluss, ein Leben ohne Kinder zu wagen. Selbstverständlich war das nicht für die katholische Erzieherin, die seit kurzem in Rente ist. Anfänglich war für mich oder eigentlich auch für uns klar, dass wir Kinder bekommen würden. Ja, ich habe das nicht ausgeschlossen. Richtig, genau. Und dann kamen immer mehr Argumente von dir, dass du gesagt hast, was spricht eigentlich dafür, ein Kind zu bekommen? Wenn man das realistisch sieht, spricht da wenig für. So, es war ein starker Konflikt für mich selber, für mich persönlich, über einige Jahre, da die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe einerseits meinen Beruf gesehen, den ich geliebt habe, wo ich gemerkt habe, da habe ich immer mehr Erfolg gehabt. Ich konnte mich immer weiterentwickeln. Ich konnte da so richtig einsteigen, konnte alle meine Talente da nutzen, einbringen. Andererseits, mein Herz hat auch schon gesagt, ich hätte gern auch ein Kind. Das war so um die 30, wo es dann sich entscheiden musste. Bis dahin haben wir immer gesagt, auch hat ja noch Zeit. Angela, Jahrgang 1958, entscheidet sich, wie ein knappes Viertel aller Frauen ihrer Generation in der Bundesrepublik, für ein Leben ohne eigene Kinder. Unter Akademikerinnen wählten sogar ein knappes Drittel diesen Lebensentwurf. Was brachte die bundesdeutschen Frauen der 60er Jahrgänge und ihre Männer dazu, sich immer häufiger gegen Kinder zu entscheiden? Was steckt hinter diesem Phänomen, das in der Öffentlichkeit als Gebärstreik, als Zeugungsstreik denunziert wurde? Die Anzahl kinderloser Frauen in der Bundesrepublik erschien nicht nur im Vergleich mit der DDR oder den europäischen Nachbarn ungewöhnlich hoch, sie war es auch. Kinderlosigkeit in dieser Größenordnung oder sogar noch höher hatte es zuletzt bei den Frauenjahrgängen gegeben, die um 1900 in Deutschland geboren wurden. Die Gründe damals: Männermangel infolge des Ersten Weltkriegs, die Weltwirtschaftskrise und steigende Erwerbschancen für Frauen in der aufkommenden Dienstleistungsgesellschaft. Für uns kam es nie in Frage, für mich Beruf und Kind zu vereinbaren. Es war immer klar für dich vor allen Dingen, wenn du ein Kind hast, bleibst du auch zu Hause und bist für dein Kind da. Und das war für mich die krasse Entscheidung zu sagen, ich möchte nicht so auf meinen Beruf verzichten. Dann kam noch hinzu, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung. Ich war da schon sehr festgelegt durch meinen Beruf, es ging nur schon allein darum, ob Fenster bemalt werden dürfen oder nicht. Das sind Kleinigkeiten, weiß ich heute. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, diesen Kampf möchte ich eigentlich nicht eingehen. Denn da kann ich nicht sagen, machen wir so, wie du das möchtest, weil da habe ich meine Vorstellung. Und ich glaube, wir wären da nicht auf einen Nenner gekommen. Die Auseinandersetzung mit Kinderwunsch und Elternschaft unterliegt im Laufe des Lebens starken Schwankungen, so die Psychologin Christine Karl, Mitautorin einer umfänglichen Studie zur Kinderlosigkeit. Zwischen den Polen inniger Kinderwunsch und seinem Gegenteil spannt sich ein Kontinuum, auf dem Frauen und Männer sich immer wieder neu entscheiden. je nachdem, wann und weshalb das Thema auftaucht, sei es, dass eine Freundin ein Kind bekommt, dass die Eltern nach Enkeln fragen oder die Partnerin sich ein Kind wünscht, je nach Ausbildung, Beruf, Partnerschaft oder auch Wohnsituation kommt es zu einem komplexen Entscheidungsprozess. Frauen und Männer müssen abwägen, ob sie Eltern werden wollen oder nicht, und die Folgen ihrer Entscheidung selbst tragen. Angelas Mann Günther, Jahrgang 1958, geht in den ersten Jahren seiner Ehe noch davon aus, dass sie eine ganz normale Familie sein werden. Unser Leben war so schön und so zufriedenstellend. Und ich sage, wie machen wir das denn jetzt? Wollen wir nicht doch irgendwann ein Kind? Und dann, ja, aber dann 3 oder 4 oder 5. Ich sage immer, Frau, ich glaube, ich musste mal den Puls fühlen. Sage ich, wir haben ja keine Kinderfabrik, ne? Also 2, das würde ich ja noch an. Ja, dann kam dann dazu Kindererziehung. Sie ist zwar die Fachfrau, aber ich habe da schon meine Vorstellungen. Und was meine Frau dann so für Ideen mit nach Hause bringt, da habe ich manchmal nicht schlecht gestaunt. Ich sag, das, nö, sag ich, das ganze knicken, aber nicht mit mir, ne? Mit Anfang 20 stehen unseren Protagonisten Bildungschancen und Lebensmodelle offen, von denen ihre Eltern nicht zu träumen gewagt hätten. Zunächst müssen sie sich aber von den Prägungen des Elternhauses und starren Geschlechterrollen befreien. Ein unerwartet langwieriger und mühsamer Prozess. Davon handelt die erste Stunde der langen Nacht. Mit Anfang 30 steht bei vielen unserer Gesprächspartnerinnen eine Entscheidung in der Kinderfrage an. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik sind in den 80er und 90er Jahren aber noch unzureichend, wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. In den Partnerschaften unserer Protagonisten sorgt das für Konflikte. Davon erzählen sie in der zweiten Stunde. Die Tendenz ging eigentlich immer mehr dahin, dass wir bei unserem Leben bleiben wollten. Ich glaube nicht, dass wir uns gegen das Kind entschieden haben, sondern wir haben uns eher dafür entschieden, unser Leben so weiter fortzuführen, wie wir es führen. Und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung für uns. Ich glaube, wir sind in vielen Dingen so unterschiedlicher Meinung, wo wir heute noch dran arbeiten, dass uns das eigentlich immer beschäftigt hat. Das würde ich auch so sagen, dass wir uns nicht gegen ein Kind, sondern für unser Leben entschieden haben. Und wie gesagt, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ohne Kinder, glaube ich, ist das Leben doch deutlich einfacher. In der dritten Stunde begegnen wir unseren Gesprächspartnerinnen in der Gegenwart. Sie sind zwischen Mitte 50 und Mitte 60, haben ihre fertile, also fruchtbare Zeit hinter sich. Auch in diesem Lebensabschnitt kann Kinderlosigkeit schmerzvoll sein oder Heilung erfahren. Was hat es mit den literarischen Vorfahren auf sich, dem Hagestolz und der alten Jungfer? Auch darum geht es in der dritten Stunde dieser langen Nacht. Ich weiß nicht, ob ich einen Kinderwunsch hatte. Es war einfach klar. Es war eigentlich immer klar, dass ich dann, wenn, aber auch 3 Kinder wollte, so wie meine Eltern, mindestens 2. Also jedenfalls nicht nur 1. Ich wollte schon auch Geschwisterkinder. Annette ist 55 und im Ruhrgebiet aufgewachsen. Sie lebt mit ihrem langjährigen Partner in Berlin, in einem ehemals besetzten Haus. Annette ist Lehrerin, Beraterin in der Familienhilfe und hat eine Zusatzausbildung zur systemischen Familientherapeutin absolviert. Bei Annette zu Hause redeten alle munter durcheinander. Sie selbst liebt es, laut mitzudenken, wenn jemand erzählt. Annette und ihr langjähriger Partner haben keine Kinder. Ein Umstand, den Annette gelegentlich bedauert. Aber im Nachhinein habe ich mich dann eben auch gefragt, hatte ich eigentlich wirklich einen richtigen Kinderwunsch? Oder war das einfach so ein, wie nennt man das denn dann, so ein Muss, so ein nicht hinterfragtes, also so eine Selbstverständlichkeit vielleicht? Ist eh klar, kriegst mal Kinder, kriegen wir alle Kinder. Und du willst ja auch das fortsetzen, was du kennengelernt hast. So, aber wollte ich dann vielleicht doch nicht 100%. Im Morgengrauen rückte die Polizei an, um besetztes Gebiet zurückzuerobern. Berlin-Ost, Stadtteil Friedrichshain, Mainzer Straße. War nie so super extrem. Hinter meterhohen Barrikaden haben sich die Hausbesetzer verschanzt. Ich hatte jetzt kein Iro. Hippie auch nicht, wie nennt man das? Zweite Runde im Straßenkampf zwischen vorwiegend westlichen Autonomen in Ost-Berlin und ebenfalls westlichen Polizisten. Das hieß irgendwie immer so ein bisschen Hänger, hieß es damals. Als junge Erwachsene steht das Thema Familiengründung für Annette nicht im Vordergrund. Anderes ist wichtiger. Nichts kann die Lehrertochter davon abhalten, nach Abitur und 2 Semestern Diplompädagogik in Köln den Verheißungen von Coolness und Freiheit nach Berlin zu folgen und nach dem Mauerfall in der Hausbesetzerszene aktiv zu sein. Ich habe Bilder im Kopf, aber was würde eine dicke Lederjacke anziehen? Und dann gab es diese spitzen Schuhe. Die hatten wir auch eine Weile. So, die hatten so ganz, die waren manchmal auch ein bisschen getigert und so Ballerinas. Ne, die waren nicht hoch. Doc Martens natürlich. Und dann hinterher Blundstones und so. Also so bestimmte Marken mussten es dann doch sein. Durfte auf keinen Fall spießig sein, ja. Und wir wollten ja auch raus aus diesem spießigen Mief und Leben, sondern was Neues schaffen und neu miteinander leben. Oder nicht ganz neu, aber jedenfalls anders, als es uns vertraut war. Wir kamen ja alle aus anderen Städten. Ich glaube, da war kein Berliner dabei. Die Versorgerehe, auch Hausfrauenehe genannt, repräsentierte das bundesdeutsche Familienleitbild in den 1950er und 60er Jahren. Der Vater ging arbeiten, die Mutter versorgte zu Hause die Kinder. Müttererwerbstätigkeit galt als Gefährdung dieser Arbeits- und Rollenteilung. Die Soziologin Michaela Kreienfeld weist darauf hin, dass die Bundesrepublik sich damit sowohl von der Geburtenpolitik in der NS-Zeit als auch von dem als pronatalistisch verurteilten DDR-Kurs absetzen wollte. Maßnahmen wie das Ehegattensplitting, das sich besonders lohnt, wenn die Ehepartner ungleiche Einkommen haben und die Renten- und Krankenversicherung auch für nicht berufstätige Ehepartner förderten dieses Leitbild. Auch die Gewerkschaften kämpften für einen Familienlohn, mit dem der männliche Arbeitnehmer Frau und Kinder ernähren konnte. Und wie auch der Ostberliner Magistrat, hieß es damals, damit umgegangen ist. Für die war die Situation neu und die waren, was uns anging, da sehr offen und haben uns da sehr ernst genommen. Unsere Idee war so, die wollten jetzt ein Exempel statuieren, ne, dass sie toll mit besetzenden Menschen umgehen und dass das irgendwie alles auch gut laufen kann und so. Aber war uns ja auch, glaube ich, recht, denn wir kamen so zu diesem Haus, wo wir jetzt sind. Also das ist seit 90 quasi erst besetzt gewesen, dann verkauft worden irgendwann nach schwierigen Hin- und Her-Verhandlungen immer wieder und dann saniert worden und von der Genossenschaft gekauft, sodass wir alle irgendwie ein großes Glück haben, dass wir jetzt Genossen sein können und einige konnten auch eine Wohnung kaufen. Heute sieht man dem Haus in Berlin-Mitte seine bewegte Vergangenheit nicht mehr an. So modern ist es saniert. An der Bürotür der Genossenschaft im Hinterhaus erinnern Fotos an die Hausbesetzerjahre. Ein Hof voller Bauschutt, eine Teppichstange in der Mitte. Beides ist auf einem der anderen Fotos schon verschwunden. Eine verwitterte Parkbank und ein paar Schulstühle, gruppiert um einen Tisch herum. Über dem Ensemble schwebt eine Lampionkette. An der Seite ein Blecheimer und eine Schaufel. Andere Hausbesetzer hatten weniger Glück. Vor Ort hier in der Mainzer Straße. Ich bin über Tausende von losen Pflastersteinen gestiegen, vorbei an umgeworfenen Bauwagen mit der Aufschrift Bullen, verpisst euch, über aufgerissene Straßenlöcher. Aber das ist es wohl nicht allein. Nicht dieser Dreck, nicht dieser Schutt, vielleicht nicht einmal die Gegenwart der vielen Hundertschaften der Polizei, diese düsteren grauschwarzen Häuserfassaden, die zerbrochenen Fenster und die schmutzig-weißen Transparente in dieser trostlosen Gegend sind es, die die gesamte Situation hier unheimlich erscheinen lassen. Zwischen dem 12. und 14. November 1990 kam es zur Räumung von 12 besetzten Häusern in Berlin-Friedrichshain. Als starke Erinnerung an die Häuserkämpfe war tatsächlich diese Räumung der Mainzer Straße. Also wie da die Menschen auf den Barrikaden standen und wie irgendwie Wasserwerfer da durch die Gegend ihr Wasser sprühten und Tränengas überall und wie es in den Augen brannte und so. Und ich meine, so als kleines Landei irgendwie aus Westdeutschland, wohlbehütet, sich das gar nicht vorstellen können, so, dass es sowas dann auch wirklich gibt und dass es da Verletzte gibt oder Leute eingeknastet werden oder so, war schon was sehr Aufregendes. Es war eben auch abenteuerlich, ja auch, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann mich auch wieder da rausziehen. Das fand ich eine spannende Beobachtung über die vielen Jahre, dass ich immer noch sagen konnte, ach, im schlimmsten Fall werden Mama und Papa es schon richten. Das brauchte ich nie. Das habe ich auch nicht in Anspruch genommen. Habe ich nie in Anspruch genommen. Aber jetzt so dieses Grundgefühl, oh, wenn es ganz schlimm alles wird, dann sind da ja noch Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Das war schon hilfreich und ich war überrascht, wie lange das so ist. Ich bin ja jetzt auch Kind geblieben als Kinderlose, eher als Mutter geworden oder Eltern geworden oder so. Also dieses Kindbleiben merke ich schon. Das war auch so eine Erkenntnis. Ich bin natürlich viel mehr Kind geblieben, als ich es sonst wäre, nehme ich an. Annette hatte es aus dem Ruhrgebiet im Westen in den Osten der Republik gezogen, um gemeinsam mit anderen neue Lebensformen auszuprobieren. Sie landete dort, wo die Umwälzungen nach dem Zusammenbruch der DDR besonders greifbar waren. Andere starke Erinnerungen waren dann immer die Besetzerräte oder Mitteräte, wo man immer hingetrabt ist, wo sich die Abgesandte der Häuser getroffen haben und ganz schön viel diskutiert wurde. Und auch hier, ne, in den Gebieten und im Häuserkampf sozusagen oder der Aufbau von Strukturen hier. Und das war schon eine tolle Sache, da so nah dran zu sein. Bin ich auch immer noch dankbar für eigentlich. Also ich hätte jetzt auch in Stieglitz sitzen können die ganzen Jahre. Da hätte ich da nicht so viel von mitbekommen. Das Aufschieben der ersten Geburt vergrößert die Wahrscheinlichkeit, kinderlos zu bleiben. Davon sind Demografen und Soziologen überzeugt. Es kann zur Folge haben, dass sich Frauen und Männer an einen Lebensstil ohne Kind gewöhnen. Viele Frauen unterschätzen auch, wie stark ihre Fruchtbarkeit im Laufe des dritten Lebensjahrzehnts sinkt, sagen Gynäkologen. Aus der Küche mit 16 Leuten sind Ende der 90er Jahre kleinere Wohneinheiten geworden. Freundinnen und Bekannte von Annette bekommen das erste Kind. Auch Annette und ihr Partner möchten jetzt Kinder. Annette hat das Lehramtsstudium abgeschlossen und arbeitet an einer Grundschule. Sorgen wegen der Kinderbetreuung hat sie nicht. Ich hätte es ja dann genauso gemacht wie alle anderen auch. Es wurde Thema bei uns allen, alle so 65er, 64er, 66, 67er Jahrgang. Mit der Wiedervereinigung fiel die staatlich organisierte Kinderbetreuung der DDR in die Verantwortung der neuen ostdeutschen Länderregierungen. In der Folge kam es zwar zu einer massiven Schließung von Einrichtungen, betriebseigene Kindergärten fielen der Abwicklung der DDR-Betriebe zum Opfer. Nach 1989 folgten, aufgrund des Einbruchs der Geburtenzahlen, kapazitätsbedingt weitere Schließungen. Trotzdem war es möglich, Ende der 90er Jahre einen U3-Kita-Platz in Ost-Berlin zu bekommen. Kita ging doch ab einem Jahr. Das war eher dieses willst du nicht. Und wie wird dann das Leben? Wie wird es mit den Einschränkungen? Und die Reisen und dies nicht und das nicht. Das war glaube ich, vordringlicher als, oh Gott, würde ich das versorgt kriegen und kriegen wir dann eine Kita und ein ordentliches, strukturiertes, normales Leben hin. Also das war mir eigentlich klar, dass das dann geht. Es gibt Hindernisse. Auf natürlichem Weg wird Annette nicht schwanger. Also ich hatte in der Zeit auch eine schwierigere Phase und war sehr dünn und nicht, weil ich so einen Stress hatte, sondern das war schon eine Essstörung und deswegen war das auch schwierig, überhaupt schwanger zu werden. Und ich glaube auch, dass dann diese erzeugte Schwangerschaft, also weiß ich nicht, auf jeden Fall hat die nicht gehalten. Es ist nicht das erste Mal, dass Annette mit einer Essstörung zu kämpfen hat. Das hatte ich ja mit 18, also so in der Pubertät, ne, wo man eine Essstörung klassischerweise verortet. Und dass das dann nochmal so aufkommt, hat sich irgendwie so ergeben. Aber ich bin dann auf den Zug aufgesprungen mit irgendwie eine Fastenkur, das habe ich aber so mal öfter gemacht und mit Freundinnen auch. Und danach hatte ich so eine Fastenbibel, immer schön langsam kauen und in Ruhe und im Sitzen essen. Und dann hatte ich gar nicht mehr viel Gelegenheit, da habe ich automatisch abgenommen. Weil über einen Tag eher nicht so viel gesessen, habe ich dann gemerkt. Und das fand ich dann ganz gut. Ja, und dann nahm das aber irgendwie einen Lauf, der, keine Ahnung, überhaupt nicht mehr schön war, der außer out of control sozusagen und wurde wieder eine richtige Störung. Und das hat mich gewundert, weil dann war eben das Studium abgeschlossen oder das zweite Staatsexamen fertig und jetzt ging es los mit, was mache ich denn beruflich und die Kinderfrage und all das. Oder ich dachte, vielleicht kam das nicht von ungefähr. Die Überlegung war eben, ist es unbewusst auch irgendwie gewesen, um das zu verhindern, also um auch gar nicht in diese, um selber nicht die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen, sich die entscheiden zu müssen, weil sich das so automatisch entscheidet, geht dann eben nicht. Es war auf jeden Fall in der Phase eindeutig schwieriger, als es vorher gewesen wäre. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Kinderlosigkeit endet nicht automatisch mit der Menopause, so die Psychologin Christine Karl. Wie habe ich mich damals entschieden? Was waren die Gründe dafür? Diese Fragen können, abhängig von der Lebenssituation, auch später noch auftauchen. Meine Eltern wollten schon auch immer Enkelkinder und haben dann auch mal ein bisschen Sprüche gemacht oder gefragt und haben sich dann auch sehr gefreut, als es ja dann so weit war. Und waren auch traurig, aber jetzt nicht jetzt belastend in den Reaktionen, dass es dann irgendwie die Fehlgeburt gab und doch ganz eher tröstend auch. Ja, und dann kamen ja auch bald dann andere Enkelkinder und ja, das war entlastend. Obwohl es entlastend ist, fällt mir gerade ein, weil ich ja sage, das ist ja auch was Entlastendes, aber es war auch eigentlich der größte Stich, den ich hatte, als meine Schwester mir erzählte, dass sie schwanger ist. Das kenne ich auch von anderen Frauen, dass wenn die Schwester dann wird und man selber wollte oder es klappte nicht so oder auch wenn du ambivalent bist, aber das ist schon dann auch noch mal nah dran und irgendwie schmerzhaft. Die Vorstellung, alleinerziehende Mutter zu sein, war für mich eigentlich das Schrecklichste überhaupt. Und ich hätte meinen Regieberuf auf gar keinen Fall als alleinerziehende Mutter machen können. Das ist nicht vereinbar, so wie die Strukturen hier sind. Und die Vorstellung, alleine, ohne Geld, ohne einen guten Beruf, mit einem Kind oder vielleicht sogar mit mehreren da zu sitzen, war für mich der absolute Albtraum. Andrea, 62 Jahre, ist Regisseurin für Radioproduktionen. Zwischen 30 und 40 lebte sie in einer lesbischen Liebesbeziehung, ohne sich strikt als Lesbe zu identifizieren. Sie umging die Gefahr, schwanger zu werden und hatte Zeit, sich auf ihre berufliche Entwicklung als Frau in einer Männerdomäne zu konzentrieren. Ich hatte rote Haare. Ich hatte einen sehr weiblichen Körper. Und ich hatte was ganz Wildes so und ein unglaubliches Temperament und eine Lebendigkeit auch. Kleidung, ich hatte Jeans an oder Hosen und dann hatte ich eine Phase, habe ich nur Röcke getragen und ein paar weiße Clogs, diese Holzschuhe, ne? klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, ne? Und dieses Hineinschlüpfen und gleich so eine Form dann wiederum, aber auch am Fuß zu haben. Und man war auch gleich ein bisschen so ein dieses Geräusch. Es war auch, man war auch ein kleines Pferd dann, ne? Also ich, man konnte so eine kleine Verwandlung vornehmen. Das war also wirklich meine Identität. Und irgendwann hat mein Vater die weggeschmissen. Und das war für mich wirklich, das fand ich wahnsinnig übergriffig. Andrea ist Tochter eines Kriminalkommissars, aufgewachsen in Hamburg. Ihre Mutter war Hausfrau, kein Lebensmodell, dem Andrea als junge Frau nacheifern wollte. Andrea, groß und herzlich, trägt immer noch rotes Haar. Angst vor der eigenen Autorität, etwa als Hörspielregisseurin im Studio, hat sie nicht. Seit einiger Zeit gibt Andrea auch Deutschunterricht für Geflüchtete. Dafür hat sie eine Zusatzausbildung absolviert. Ein zusätzliches Standbein für die Freiberuflerin, die schon früh wusste, dass Mutterschaft nicht zu ihren Lebenszielen gehört. Es war so, dass ich Regisseurin werden wollte. Das ist ja ein Beruf, der erstmal was Abstraktes hat. Und als ich in die WG gezogen bin, kam ich plötzlich mit ganz anderen Menschen auch zusammen. Und ich habe unglaublich viele Filme gesehen. Und ich habe Chabrol gesehen, ich habe Godard gesehen, ich habe Fellini gesehen, ich habe Pasolini gesehen. Und ich war berauscht und habe gesagt, sowas will ich auch machen. Und zwar im Sinne von, ich will eigene Welten schaffen. Und nun ist es so, wie wird man Regisseur? Ich wäre am liebsten auf eine Filmhochschule gegangen, habe mich da aber nicht getraut, mich da zu bewerben. Andrea schreibt sich für Theaterwissenschaft und spanische Romanistik an der Freien Universität in Berlin ein und verschafft sich so Raum und Zeit. Also es war eigentlich erstmal gedacht als ein Aufschieben und eine Orientierungsphase. Dann war aber irgendwann klar, nee, ich gehe nicht auf eine Filmschule, ich mache jetzt die Uni zu Ende. Ich hatte jetzt niemals vor, da groß was an der Uni zu werden. Das hat mich auch nicht so interessiert, sondern das war die Eintrittskarte dann für später, ne? Dieser Abschluss. Im Zuge der Auflösung traditioneller Bindungen entstehen Spielräume für jede und jeden Einzelnen. Die neue Gestaltbarkeit des eigenen Lebens ist aber nicht frei von Zwängen, argumentiert das Soziologenpaar Elisabeth Beck-Gernsheim und Ulrich Beck. Der Schlüssel zur Lebenssicherung liegt im Arbeitsmarkt. Dafür braucht man Qualifikationen. Ob die Bildungspolitik Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien unterstützt oder Elitenförderung betreibt, übt daher Einfluss auf Einzelbiografien aus. An den Arbeitsmarkt gekoppelt sind auch die Sozialleistungen, von der Krankenversicherung bis zur Altersvorsorge. Die Anforderungen des Arbeitsmarktes werden zur wichtigen Vorgabe der persönlichen Zukunftsplanung. Mit Folgen für das Bewusstsein. Die Suche nach dem Selbst und das Ringen um Selbstverwirklichung sind, laut Beck-Gernsheim, nicht auf einen kollektiven Narzissmus zurückzuführen, sondern Ausdruck jener gesellschaftlich-historischen Entwicklung, die den Lebenslauf zur persönlichen Aufgabe und Anforderung macht. Während einer Hospitanz beschließt Andrea, Hörfunkregisseurin zu werden. Ihre erste Inszenierung erhält die Auszeichnung Hörspiel des Monats. Ein vielversprechender Berufseinstieg. Es war in der Zeit auch schwierig, als Frau-Regisseurin zu werden, weil es kaum eine gab oder nur sehr wenige. Und die, die es gab, die haben es gemacht wie die Männer. Das waren also nicht unbedingt Identifikationsfiguren für mich. Die gab es dann später, ne? Meinetwegen Claire Denise oder Chantal Ackermann oder so, ne? Die dann eine sehr individuelle, sehr, sehr frauliche, sehr feministische, sehr weibliche Perspektive da reingebracht haben. Aber was hier in Deutschland, was den Markt anbelangte, da gab es kaum Frauen. Jedenfalls keine, die jetzt für mich hätten Vorbild sein können. Das heißt, ich musste mir das selber erstmal erkämpfen. Was ist das? Wer bin ich? Was für eine Frau als Regisseurin bin ich eigentlich? Und es ist so, dass letzten Endes in meinem Beruf als Regisseurin im Hörspielbereich wurden Frauen erst dann rangelassen, als es für Männer nicht mehr interessant war. Also ich habe dann, als bestimmte Männer gestorben sind, Regisseure oder in eine Pension gegangen, so wie auch immer, aufgehört haben zu arbeiten, wurde dann so langsam mal ein bisschen Platz gemacht für Frauen. Es war ein unglaublicher Kampf. Andrea sieht sich als Vater-Tochter. Und so wie für ihn ist auch für sie damals Mitte 30 Karriere Thema Nummer 1. Ihre Beziehung zum Vater war alles andere als harmonisch. Ich habe dann ja studiert. Mein Vater hat nicht studiert, der hat ja bei der Polizei gearbeitet, hat da so eine Karriere gemacht von 0 auf 100. und war nachher auch Professor an der Polizeiakademie und hat Kommissare ausgebildet und so weiter. Aber dass ich jetzt studiert habe, ausgerechnet die nun wirklich als Versagerin da in der Familie galt, das war für ihn schon schwierig. Bei meinem Vater war das so, dass der selber sehr viel Angst hatte und ein Aufsteiger war und auch Ängste hatte, in seiner Karriere zu scheitern und diese Ängste aber nicht in sich selbst ausgetragen hat, sondern die auf mich projiziert hat. Also du bist schwach und warum bist du immer schlecht und warum bist du immer so, ne? Ich bin dann ausgezogen, ich habe in einer WG gewohnt, ich habe mein Abitur nachgemacht. Das war ein externes Abi und das war auch schwierig, weil alles extern geprüft wurde. Also man konnte da nicht wie normal an einer Schule mit irgendwelchen Vornoten reingehen, sondern es zählten nur die Noten dann, ne, die man dann gemacht hat. Aber ich habe das geschafft. Mitten in diese Zeit, in der die 19-Jährige ihr Leben auf Kurs brachte, fiel ein traumatisches Ereignis. Sie wurde ungewollt schwanger von einer Affäre. Es ist mir sehr schwer gefallen, das meinen Eltern zu sagen. Meine Eltern haben im ersten Moment auch unglaublich wütend reagiert, wie mir das passieren konnte. Und ich wurde behandelt, ja, als hätte ich denen gestanden, ich sei jetzt heroinsüchtig. Es hatte so ein Stigma von einem sozialen Verfall eigentlich. Das wurde mir schon signalisiert. Und das finde ich im Nachhinein eigentlich auch unmöglich. Es war ihr Unvermögen, damit zu reagieren. Es musste auch so schnell wie möglich weggemacht werden. Das war auch der Punkt. Also, dass ich das bekommen könnte oder hätte bekommen können, stand nicht eine Sekunde zur Diskussion. Weder für mich allein, weil ich so besetzt war von dieser Schuld auch, und auch von meinen Eltern. Es war völlig klar, dass das nicht geht. Die Fristenlösung für einen legalen Schwangerschaftsabbruch in den ersten 3 Monaten ließ sich 1974 noch nicht durchsetzen. Doch mit der Indikationslösung von 1976 war eine Abtreibung nicht mehr strafbar, wenn die Schwangere in besonderer Bedrängnis handelte. Als Andrea aus der Narkose erwachte, warteten schon ihre Eltern. Meine Eltern kamen zu mir und haben mich besucht. Und was einfach wirklich für mich völlig unerwartet war, dass meine Mutter mir zu dem Zeitpunkt, sie war sehr schockiert darüber, dass ich einen Abbruch habe vornehmen lassen, obwohl sie mich dazu auch gedrängt hat. Da ist sie, also ich war gerade aus der Narkose aufgewacht und hat sie mir gesagt, ich wollte das ja damals auch machen, aber es ging nicht, weil ich keinen Arzt gefunden habe. Und irgendwie ist es ja doch eigentlich ein Mord, was man da macht. Und das hat sie mir in dem Moment gesagt, als ich aus der Narkose aufwachte, sie war mit der Situation überfordert und diejenige, die sie wegmachen wollte, war ja ich. Ich habe dann einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich habe unglaublich geweint, das erinnere ich noch. Dann kam eine Schwester rein, die hat meine Eltern praktisch vor die Tür gesetzt und ich musste erstmal ein Beruhigungsmittel bekommen und mich beruhigen. Für Andreas Eltern war es ein Flashback. Sie hatten geheiratet, weil ihre Mutter schwanger war, mit Andrea. Damals war diese im gleichen Alter, 19. Meine Mutter, denke ich, war mit der Situation, so früh schwanger zu werden, überfordert. Erstens, weil sie noch nicht verheiratet war mit meinem Vater und weil sie in eine große Bedrulle gekommen ist. Und zwar ihre Mutter hat sie dann fast des Hauses verstoßen, weil sie ungewollt schwanger war. Und vor allen Dingen, weil sie vorehelichen Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das war damals noch unmöglich. Dann war es so, dass meine Mutter ein Flüchtlingskind ist. Ihre Mutter mit 3 Kindern ist aus Ostpreußen geflohen. Das heißt, die waren sowieso schwer traumatisiert. Und dann kommt gleich die neue Katastrophe. Man hatte sich gerade so ein bisschen zurechtgefunden oder eingefunden. Und dann wird die älteste Tochter ungewollt schwanger. Und das war für ihre Mutter, also meine Großmutter, einfach eine Katastrophe. Und daran, denke ich, hat meine Mutter sich dann sehr erinnert auch. Ja, es kam zu einem Ausbruch sozusagen. Ende der 70er Jahre galt man nicht mehr als ein gefallenes Mädchen, weil man vorehelichen Sex hatte und ungewollt schwanger war. Der Ausbruch von Andreas Mutter zeigt auch die Ambivalenz der Mütter jener Zeit. Ihre Tochter soll etwas aus ihrem Leben machen, eine Ausbildung absolvieren, eine Karriere haben. Doch was sie der Tochter vorlebt, ist das Gegenteil. Ein Dasein als Mutter und Hausfrau. Eine Doppelbotschaft an die Tochter, die daraus ihre eigenen Konsequenzen zieht. Ich werfe meinen Eltern da überhaupt nichts vor. Es war damals die Konvention und mein Vater wollte Karriere machen, das hat er gemacht. Und meine Mutter, die ja flüchtlingstraumatisiert war, kriegstraumatisiert, die wollte im Grunde genommen in Ruhe gelassen werden. Und die konnte sich da gut zurückziehen in ihren vier Wänden und einfach so ihren Aufgaben nachgehen. Sie wurde nicht kontrolliert und sie stand unter keiner Aufsicht mehr. Und das war für sie, glaube ich, so das Größte, was sie sich hat vorstellen können. Die erste Maßnahme zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Bundesrepublik wurde 1979 getroffen. Die Einführung des Mutterschaftsurlaubs, begrenzt auf berufstätige Frauen. Die zweite Maßnahme folgte 1986 unter Familienministerin Rita Süssmuth. Maximal 10 Monate Erziehungsgeld und bis zu 600 Mark konnten beantragt werden. Auch Väter und nicht berufstätige Frauen, etwa Studentinnen, waren berechtigt. Doch wie sollte die Kinderbetreuung ab dem 11. Monat geregelt werden? Das blieb Privatsache. Es war einfach so, man wird nicht jetzt mal irgendwie so schwanger. Das passiert nur denen, die nicht wissen, wie man es besser macht. Es war auch die Zeit so, mach selber was aus deinem Leben und lass dich nicht von Sachen abhalten, die einfach aus einer Dummheit entstehen. Also man konnte zu dem Zeitpunkt sehr viel machen. Also ich meine, ich konnte meine Schulabschlüsse alle nachmachen, obwohl ich nicht aus einer Akademikerfamilie kam. Ich habe keinen Krieg erlebt. Natürlich die Folgen des Krieges in meinen Eltern, in deren Psychostrukturen, da natürlich schon. Aber mir stand eigentlich, oder meiner Generation stand sehr viel offen. Und wenn man dann das nicht ergriffen hat, war man dumm. Ja, ich hatte Lieblingsklamotten, das waren Bauernkittel, Jeans und Holzklocks. Ich hätte gerne noch andere Klamotten gehabt. Ich fand immer super cool Latzhosen. Aber ich war als Jugendliche ziemlich stämmig und hatte immer ein Thema damit, dass ich mich viel zu dick finde und nicht leiden kann. Und deshalb war das immer ein heikles Thema. Christine ist Pfarrerin in einer Stuttgarter Gemeinde, wie einst ihr Vater. Und ich habe lang, also da war ich schon über Mitte 20, ich hatte so unbefriedigende Liebeleien, das war alles nichts rechts. Ich habe es immer so interpretiert, das liegt daran, dass ich keine attraktive Partnerin bin irgendwie so. Dass es da ein Inneres gibt, was einfach auch völlig dagegen zieht, das habe ich nicht realisiert. Die große, schlanke Frau mit den kurzen Haaren war früher Klinikseelsorgerin und ist heute noch neben ihrer Tätigkeit in der Pfarrei Mitarbeiterin in der Notfallseelsorge. Arbeit bestimmt ihr Leben. Für die 58-Jährige ist das selbstverständlich. Ihre Lebensgefährtin, die beiden sind schon seit Jahrzehnten zusammen, ist ebenfalls Gemeindepfarrerin. Sie haben keine Kinder. Ich hatte ja nicht wirklich eine Vision von mir als junge Frau, aber dass ich mal Mutter werde, war mir eigentlich schon auch immer irgendwie klar. Christine und ihre Schwester wachsen behütet in der Pfarrei ihres Vaters auf. Ihm steht Christine besonders nahe. Mein Vater kam abends, wenn er heimkam, zu uns ans Bett und hat viel erzählt. Mein Vater war ein fantastischer Erzähler, auch ein bisschen ein Schauspieler. Seine beiden Schwestern sind Schauspielerinnen gewesen, Sängerinnen, Schauspieler. Ich glaube, ich hatte als Kind da einfach ein ganz großes Sensorium dafür. Und der hat mir ganz viel erzählt, viel Biblisches, aber auch anderes. Das war unser inneres Band, diese Abendstunden. Bei uns gab es natürlich ein Tischgebet. Allerdings war da bei uns eine große Liberalität. Als meine Schwester pubertär wurde, hat sie sehr dagegen rebelliert, stand dann demonstrativ auf, hat sich ein Glas Milch geholt, wenn das Tischgebet gesprochen wurde. Und das haben meine Eltern einfach ertragen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Sie haben die Fahrbahn sofort frei zu machen. Friedensaktivisten versammeln sich am 1. September 1983 im schwäbischen Mutlangen zu einer Sitzblockade gegen die Stationierung von Atomraketen. Herr Böll, warum sind Sie hier nach Mutlangen gekommen, um sich an der Blockade zu beteiligen? Als Bürger der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck zu bringen, dass ich die geplante Aufstellung der Raketen für eine Verringerung unserer Sicherheit halte, nicht für eine Erhöhung. Unter ihnen ist auch die damals 21-jährige Pfarrerstochter Christine. Dass sie lesbisch ist, wagt sie noch nicht zu denken. Im frommen Flügel der Friedensbewegung, in der Gruppe Ohne Rüstung leben, die inspiriert ist von den Brüdern Berrigan aus den USA, fühlt sie sich wohl. Das Private ist politisch. Dieser Kerngedanke der Frauenbewegung ist Christine zu offenherzig. Ich glaube, ich habe, auch wenn ich es nicht richtig gedacht habe, natürlich irgendwann schon auch gespürt, dass ich anders bin und hatte aber voll die Heteronormativität, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen bombastisch sage, internalisiert. Also war mein Leben war schon immer eigentlich peinlich. Das hat da nicht ganz reingepasst. Und ich hatte das aber so weit internalisiert, dass ich es nicht so offenherzig dann da ausbreiten konnte. Das habe ich, glaube ich, geahnt, dass ich da in Konfliktzone reinkomme. Deshalb war mir das unheimlich. Zunächst steht die Studienwahl im Vordergrund. Christine entscheidet sich für ein Theologiestudium. Ich habe ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht, dass ich damit eine Berufsentscheidung treffe. Und weil bei uns auch Geld nie ein problematisches Thema war, musste ich nicht in dem Maß denken, wovon werde ich mal leben. Ich konnte mir den Luxus erlauben zu denken, ich studiere das, weil ich das studieren will. Ich komme so eindeutig aus dem Bildungsbürgertum, dass es erwartet war, dass wir A aufs Gymnasium gehen und B studieren. Was, glaube ich, schon ein sehr ungeklärter Bereich war in meiner Zeit noch. Es war einerseits in meiner Familie, auch in meiner Gesellschaftsschicht, es war schon ein Wert, dass auch die Frauen richtig gut ausgebildet werden sein sollen. Aber es war doch sehr ungeklärt, warum eigentlich und woraufhin eigentlich. Weil das andere Modell, was wir gelebt gekriegt haben, war schon, dann erst mal Mutter zu sein und dann auszusetzen und irgendwann dann so ein bisschen Teilzeit wieder einzusteigen, wenn es denn möglich ist, wenn es die Familie zulässt. Aber warum wir dann eigentlich so gut ausgebildet sein sollen, das war so halb klar. Christines Mutter ist eine ausgebildete Dolmetscherin, hatte ihren Beruf mit der Heirat aber aufgegeben, um sich ganz ihren Pflichten als Mutter und Ehefrau zu widmen. Na, ich hätte meiner Mutter schon gewünscht, dass sie einen halben Auftrag irgendwo hat und entweder professionelle Übersetzungen für irgendwas schreibt oder auch Live-Dolmetsch. Da hat sie mir gesagt, da hätte sie nicht das Nervenkostüm dazu. Sie hat das einmal gemacht, kann ich mich noch erinnern, bei einer Gemeindeveranstaltung, da kam ein Pfarrer aus Beirut, der hat Französisch, glaube ich, gesprochen, weiß ich gar nicht mehr. Ich fand, sie hat das toll gemacht, da habe ich sie richtig bewundert, was ich sonst nicht so gemacht habe. Und sowas hätte ich ihr dauerhafter gewünscht. Aber vielleicht war das mehr mein Bedürfnis. Nach dem Abschluss ihres Theologiestudiums beginnt Christine ein Vikariat, den praktischen Teil der Ausbildung, ähnlich dem Referendariat bei Lehrern. Obwohl sie eine Affäre mit einem Kollegen hat, verliebt sie sich heftig in eine Frau. Es ist ein Traum wie bei Sigmund Freud, der die Wahrheit an die Oberfläche bringt. Ja, ich war entsetzt, als ich entdeckt habe, dass ich lesbisch bin. Und ich habe das mit meinem kirchlichen Leben auch überhaupt nicht zusammengekriegt. Ich habe es auch mit meiner Familie überhaupt nicht zusammengekriegt. Ja, das hat mich in große Konflikte gebracht. Das war was, was eigentlich nicht sein durfte und es war so unabweisbar nun da. Ich habe es erst sehr im Untergrund gelebt, sowohl in der Familie als auch meinem Arbeitgeber gegenüber. Es war auch damals von den Strukturen her, war es die unmögliche Möglichkeit. Es war eigentlich nicht möglich, als Lesbe oder Schwuler im Pfarrdienst zu sein. Es gab es schon immer, das wurde in so Hinterzimmern verhandelt unter seelsorgliche Einzelfälle, die irgendwelche Nischenexistenzen haben können. Württemberg ist natürlich jetzt auch eine sehr konservative Landeskirche. Man war auf das Wohlwollen einzelner Kirchenobere angewiesen, die einen weiteren Horizont hatten und die gesagt haben, was ist, ist. Und die das irgendwie mitgedeckt haben. Bis dahin, dass es bei uns mal einen Landesbischof gab und eine sehr mutige Prälatin, die dafür gesorgt haben, dass es langsam doch auch einen gesetzlichen Rahmen gibt. Heute gibt's den. Im beruflichen Umfeld musste Christine ihre sexuelle Orientierung zunächst noch verstecken. Bei ihren Eltern löst sie damit eine große, nicht wieder gutzumachende Enttäuschung aus. Als ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich die Frau meines Lebens gefunden habe, sie hatten sich's schon gedacht, aber es war trotzdem, ich habe ihnen das zugefügt. Und du bleibst trotzdem unsere Tochter. Es war ein Satz, der hat eigentlich gar nicht gut getan, weil er hat viel mehr wehgetan, weil in meinem So-Sein bin ich nicht auf Annahme gestoßen. Also das ist, glaube ich, eine Verwundung des Lebens, die ich bis heute in der Tiefe mit mir rumtrage. Es sind aber nicht nur die äußeren Umstände, die sich Christines Kinderwunsch in den Weg stellen. Nicht nur die Intoleranz der Eltern, der Kirche oder der Gesellschaft, sondern auch ihrer eigenen Wertvorstellungen. Also es war lang für mich dann völlig eine Unmöglichkeit, dass ich als Lesbe zu Kindern komme. Und ich bin bis heute ein bisschen unsicher, ob ich es für mich selbst wollte. Das hat sich jetzt von meinem Alter her einfach erledigt. Aber ich kann mich erinnern, eine gute Freundin von uns wollte irgendwann einfach ein Kind und hat dann, ich will ein Kind haben. Das hat mich irgendwie auch befremdet. Nicht nur, weil sie es so egoistisch formuliert hat, wie ich gedacht habe, man muss ja auch das Kind mit berücksichtigen. Aber auch alle Möglichkeiten, wie man als Frau allein zu einem Kind kommen kann, haben für mich immer auch ein Fragezeichen. Da bin ich vielleicht auch konservativ in meinem Denken oder romantisch, wie auch immer. Ein authentisches Leben als lesbische Frau führen, Mutter sein und Familie haben? Für Christine ging das damals nicht zusammen, auch wenn sie und ihre Partnerin einen bürgerlichen Lebensstil pflegten. Wir haben natürlich viele lesbische Freundinnen. Das ist einfach so, ergibt sich auch naturgemäß. Und gleichzeitig ist es uns beiden wichtig, dass wir auch hetero Freunde haben und Singles, dass es sich nicht so verengt. Wir bedauern es auch manchmal, dass wir wenig Männer haben, weil die Energie von Männern ist auch was Schönes. Ob sie nun schwul sind oder nicht, oder Familienleute, was ja was Neues ist, was es früher gar nicht gab, dass die Lesben auch jetzt Familienfrauen sind. Da hat sich auch was verändert. Insofern kommt manchmal das Familienelement jetzt auch wieder aus der Kirchenlesben-Community auf uns zu. Diese Erweiterung des Familienbegriffs ist gut und richtig, findet Christine, unabhängig davon, wie sie sich entschieden hätte. Hätte sie die Möglichkeit gehabt. Der Schmerz über ihre Kinderlosigkeit begleitet die einstige Klinikseelsorgerin mal mehr, mal weniger. Ich glaube, die Kinderfrage ist hochgekommen nochmal mit dem Einsetzen des Klimakteriums. Das war der endgültige Abschied, so wird es nun auch bleiben. Das war schon auch noch manchmal ein Durchweinen dieser Kinderlosigkeit. Ich hatte es vorher schon, ich war ja im Kinderkrankenhaus auf der Onkologie. Ich habe ja manche Eltern begleitet, die ihr Kind loslassen mussten. Und darin habe ich, glaube ich, manchmal auch mein eigenes Thema mitbetrauert. Das kenne ich schon auch. Ja, und dann habe ich natürlich einen Beruf. Ich bin ja auch bei vielen Taufgesprächen. Da schwingt es schon auch immer mit. Ich habe ein Handling damit gefunden, aber manchmal bin ich, wenn ich so ganz ehrlich bin, persönlich ein bisschen wehmütig im Hintergrund eines Taufgesprächs. Ich habe jetzt einen professionellen Umgang damit, aber es kann auch mal wieder aufbrechen. Da bin ich mir nie sicher. Die 1960er-Jahrgänge waren mit einer Doppelbotschaft konfrontiert. Sie hatten Bildungs- und Berufschancen und durften vielfältige Lebensmodelle probieren. Wie ließ sich das vereinbaren mit einem Familienleben? Diese Antwort blieb ihnen die bundesdeutsche Familienpolitik schuldig. Unsere Gesprächspartner ringen aber nicht nur mit den Umständen, sondern auch mit Wertvorstellungen und Rollenbildern aus ihrer Kindheit. Das bietet Stoff für Konflikte, auch in ihren Liebesbeziehungen. Kinderwunsch. Bis heute. Also es war lange Zeit war es auch so, dass ich ausgesprochen keine Kinder haben wollte. Also das ist wirklich auch für mich eine sehr beängstigende Vorstellung gewesen wäre, jetzt ein Kind zu haben und die Verantwortung dafür zu haben. Das hat sich über die Jahre oder Jahrzehnte dann halt auch geändert. Also das war irgendwann war es dann auch nicht mehr, dass ich da, also wenn es so gewesen wäre, wäre es so gewesen. Robert ist Grafiker. Der 58-Jährige, Nachzügler einer vierköpfigen Geschwisterschar, wusste früh, dass er keine Kinder in die Welt setzen möchte. Trotzdem ist er ein Beziehungsmensch. Single war er immer nur für kurze Zeit. Weil das aber eben als Mann oder eben in einer Partnerschaft dann häufig ja auch eine Frage ist, wenn man keine Kinder will, wie organisiert man das, dass man keine Kinder bekommt? Und ich jetzt kein besonderer Freund von Kondomen bin. Und deswegen war sehr früh der Gedanke auch für mich, ich bin da eigentlich so d'accord mit. Und ich habe halt eben überlegt, mich sterilisieren zu lassen. Und bin dann sehr, sehr früh, also ich glaube mit Mitte 20 oder sowas halt, dann auch eben entsprechend zu einem Arzt gegangen, der das dann aber auch abgelehnt hat und gesagt hat, also in dem Alter ohne Kinder würde er das nicht machen und ich würde auch keinen anderen finden, der das macht. Im Nachhinein muss ich sagen, kann ich auch verstehen und finde ich auch eine kluge Idee, weil das ja dann doch eine Entscheidung mit Tragweite ist. Aber so jetzt retrospektiv gesehen, hätte ich es gut machen können. Ich hatte jetzt nie, obwohl, nee, das stimmt jetzt auch nicht, aber ich hatte selten eine Partnerin, die jetzt wirklich so gesagt hat, so, das will ich. Ich will ein Kind. Also Kind ist mein Lebensplan und das will ich und das muss sein halt. Ne? Das hatte ich so nie. Ich hatte also entweder Partnerinnen, die selber das nicht wollten oder selber da sehr ambivalent waren. In der Fachliteratur werden verschiedene Gruppen Kinderloser unterschieden. Frühentscheider entscheiden sich früh für ein Leben ohne Kinder. Phasen mit Kinderwunsch können auftreten, etwa wenn der Partner einen Kinderwunsch äußert. Spätentscheider entscheiden sich spät, aber noch vor Ende ihrer fertilen, also fruchtbaren Phase. Aufschieber? Ihr Kinderwunsch erscheint ihnen wie selbstverständlich. Doch sie schieben ihre Kinderpläne immer wieder auf, bis sie das Ende der fertilen Phase erreicht haben. Anders als Frühentscheider kennen Aufschieber- und Spätentscheider Phasen der Reue, des Zweifels und Bedauerns darüber, die Erfahrung der Elternschaft nicht gemacht zu haben. Robert trifft Anfang der 80er Jahre in West-Berlin ein, mit dem Fachabitur in der Tasche und einem Abschluss als technischer Assistent für Gestaltung. Er hat viel Gutes mitbekommen von seiner Familie, meistert sein Leben selbstständig und verantwortungsvoll. In Berlin will er frei sein. Damals in Berlin war ich so viel in der Redskin-Bewegung unterwegs halt. Das ist so meine Sozialisation halt. Das sind halt eben also keine Rechten, sondern eher Linke. Das ist auch eigentlich der Ursprung von Skinheads. Also es ist eigentlich ist es eine Arbeiter, Bewegung und eben aber auch eher eine linke Arbeiterbewegung, die sogar jetzt, also in England hatte ja viel Entstehungshintergrund und diese Two-Tone-Bewegung ist sogar also explizit so, dass das Schwarz und Weiß quasi gemeinsam united sind. Also die, ne, da gibt es keine Trennung, sondern da geht es um das Gemeinsame davon halt. Ne? Ja, so, da sah man dann irgendwie lustig aus, so mit kurz rasierten Haaren und Koteletten und Dunkies, also so ein Arbeitermantel und Schnürschuhe und eine Schiebermütze. Das ziehe ich ja heute noch an, aber das mit der Mütze, das habe ich auch schon von meinem Opa eigentlich auch schon. Also er hat auch immer Mütze getragen und er sagte halt, ein Mann ohne Hut ist kein Mann. Robert schätzt den Kleidungsstil seines Großvaters. Doch menschlich blieb dieser ihm zeitlebens fremd. Ganz anders als der Vater, dem Robert sich besonders nahe fühlte. 1920 geboren, wurde Roberts Vater nach dem Abitur eingezogen und als deutscher Soldat in den Krieg geschickt. Als er mit Anfang 30 aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause zurückkehrte, war seine Jugend vorbei. Das war für ihn, glaube ich, auch nochmal wirklich bitter. Er ist dann nicht ein Mensch, der dann wütend wird, sondern ich glaube, dass das ist dann auch was, das, also die erste oder größte Reaktion bei ihm war Angst dann. Also dass er das nicht kontrollieren kann. Also so, ich habe meinen Vater sehr stark unter Druck und unter Angst erlebt. Roberts Vater wurde Schalterbeamter bei der Post. Irgendwie ist er dann an diesen Postjob gekommen, sicherlich eben auch, weil er Abitur hat. Und das war für ihn, glaube ich, auf eine Art, war das total super, weil das Sicherheit war. Also er ist verbeamtet gewesen halt und ich glaube, das war so, das hat diese Angst beruhigt. Ich finde, mein Vater war ein feiner Mann. Also so ein feiner Mann, der sehr viel Angst hatte im Leben. Und ich glaube, lange Zeit mit dieser Angst nicht gut klargekommen ist. Und da nicht wirklich eine Antwort drauf hatte halt, wie er damit umgehen soll. Er hat sich irgendwie im Nachhinein, also merke ich auch, wenn ich jetzt gerade so drüber rede, im Nachhinein, ich habe unheimlich Hochachtung vor ihm, wie er sich da durchgebissen hat. Auch durch dieses Kriegsthema und es ist, glaube ich, schon echt ein ordentlicher Schuh, den er da mitbekommen hat. Und er hat sich da durchgebissen. Während der Vater viel Ruhe braucht und sich regelmäßig aus dem Familienalltag mit 4 Kindern zurückzieht, ist Roberts Mutter stets ansprechbar. Ich glaube, sie war wirklich sehr gerne nicht nur Hausfrau und Mutter, sondern im Prinzip so die Managerin von dem ganzen Haushalt. Und das war keine einfache Aufgabe. Also weil mein Vater war zwar beamtet, aber als Postbeamter verdient man wirklich nicht allzu viel. Und damit 4 Kinder über die Runden zu bringen, die alle 4 auch eine Ausbildung gemacht haben und ein Haus zu finanzieren, kleines, und trotzdem irgendwie möglich zu machen, dass wir alle genug zu essen hatten, genug zum Anziehen und einmal im Jahr irgendwohin in Urlaub gefahren sind, nach Bayern oder was man damals eben so gemacht hat halt. Das war, glaube ich, schon echt ein ordentlicher Drahtseilakt. Und das hat sie super hingekriegt. Nach 10 spannenden Jahren in West-Berlin zieht es Robert zurück in die Heimat. Ich bin wirklich der Liebe wegen wieder hierhin zurückgekommen. Also ich bin sehr ungern aus Berlin weggegangen, wobei ich auch sagen muss, das war jetzt auch so die Zeit, wo die Mauer gefallen ist und wo sich die Stadt sowieso extremst verändert hat und es eigentlich auch gar nicht mehr das war, weswegen ich da gerne gelebt habe. Also so, das hat sich auch eigentlich erübrigt. In seiner Beziehung kommt es bald zum Konflikt. Die war älter als ich und dadurch dann auch ein bisschen in einer anderen Lebensphase. Und auch bestimmte Fragen haben sich dann konkreter gestellt. Eben auch das Kinderkriegen war wirklich so in der Zeit, wo wir zusammen waren und vor allen Dingen, wo ich dann auch nach Köln gezogen bin, war es halt wirklich auf dem Tablett. Das musste man dann einfach entscheiden quasi, ne? Ich glaube, ich war da gerade irgendwie so in einer Phase, ich bin dann eben von Berlin hier hingezogen und irgendwie war das dann auch das erste Mal, dass ich eine eigene Wohnung hatte. Ich habe sonst immer damals in Berlin dann halt eben mit meiner Partnerin da zusammen gewohnt und später dann in einer WG und davor halt bei meinen Eltern. Und ich hatte halt nie eine eigene Wohnung und ich fand das total großartig. Aber andererseits war es halt eben auch so, ich war sehr, sehr, sehr verliebt in diese Frau. Und es war für mich überhaupt null jetzt der Gedanke, so, dass ich mit ihr nicht zusammen sein wollte oder so. Das war für mich null das Thema. Aber ich glaube, dass sie da einfach eine andere Vorstellung gehabt hat, was das heißt, jetzt so gemeinsam zu leben. Die Lockerung der Geschlechterrollen erfordert einen ständigen Dialog zwischen den Liebespartnern, die sogenannte Beziehungsarbeit. Eigene Bedürfnisse müssen mit denen des Partners abgeglichen werden, um zu gemeinsamen Vorstellungen von Liebe, Beziehung und Partnerschaft zu gelangen. Als für Robert und seine Freundin die Kinderfrage im Raum steht, überlässt er die endgültige Entscheidung dem Schicksal. Wir haben es volle Kanne drauf ankommen lassen. Wir haben nicht verhütet. Ganz einfach. Ich glaube, da hätte eigentlich unter normalen Bedingungen definitiv eine Schwangerschaft bei rauskommen müssen. Aus welchen Gründen auch immer ist sie halt nicht bei rausgekommen. Die Trennung war schmerzhaft und sie veränderte Robert und seine Einstellung zu Beziehungen. Das hat auch im Nachhinein vielleicht auch nochmal was ausgemacht mit diesem Verhältnis von mir jetzt zu, oder diese Einstellung zu Kindern, weil ich gesehen habe, so dieses Blockieren von einem Wunsch von meinem Partner halt, ne, dass das irgendwie auch so ein, also ein sehr verletzendes Verhalten für jemand anders ist. Das war für mich auch am Ende hinterher so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, das geht so nicht. Also wenn ich in Beziehung gehen möchte zu einem Menschen, dann kann ich irgendwie nicht sagen, das ist aber nicht mein Wunsch. Das habe ich da, glaube ich, gelernt, dass das kein gutes Verhalten ist. Da gibt es auch so den Moment, gerade wenn ich jetzt keine Partnerin habe und lerne dann jemand kennen, so diesen Moment entscheide ich mich jetzt dafür, ne, irgendeinen Schritt zu gehen. Und ich bin da jetzt auch nicht gut drin oder es war nie so mein Ding, so unverbindliche Beziehungen. Also so One-Night-Stands und so kam, das war irgendwie nie, das war nicht meins. Und eben, da gibt es dann eben immer wieder dann auch zu diesem Moment, ne, gehe ich jetzt dieses Risiko ein? Und ich finde, das wird auch so, je älter ich werde, wird das nicht leichter. Das ist dann schon, weil ich auch darum weiß, was da am Ende hinterher dranhängt, ne, und dass das eben nicht nur jetzt gerade der schöne Moment ist. Ich glaube, da bin ich immer wieder in Risiken gegangen. Was ich mich jetzt erinnere an Klamotten, war, ich hatte so eine Jeans aus dem Westen, eine rote Jeans. Also so eine, nicht so eine knallig rote, so eine bisschen verwaschene weinrote Jeans. Und dann eben dieses Fleischerhemd von meinem Opa, weil das war damals so in, keine Ahnung, bestimmten, so, dass man so ein bisschen wie Studi-mäßig aussehen wollte, war das dann so in, so diese Fleischerhemden. Das habe ich sogar mir von zu Hause letztens nochmal mitgenommen. Und das war ganz weit, ne? Da bin ich ja auch noch recht dünn und dann schlapperte das immer alles rum. Aber das war natürlich voll cool. Genau, das war voll cool. Und dazu meine weinrote, verwaschene Hose. Ach, und dann unbedingt fand ich gut diese Tremper. Das waren auch zu DDR-Zeiten diese ganz flachen Schuhe mit so aus braunem Wildleder oder so. Wenn es die dann mal gab, habe ich dann immer gleich 2, 3 Paar gekauft. Genau, die noch dazu. Claudia, Jahrgang 1972, aufgewachsen in einem großen Neubaugebiet im heutigen Sachsen-Anhalt. Ihre Eltern waren beide berufstätig, die Mutter als Laborantin, der Vater als Ingenieur beim VEB Chemische Werke Buna. Das lässige Outfit ihrer Teenager-Tochter gefiel der Mutter nicht. Die beiden gerieten oft aneinander. Nicht weiter ungewöhnlich. Wäre da nicht der frühe Tod der Mutter gewesen, zu einer Zeit, als sich ihre Beziehung zu bessern begann. Claudia ist viele Jahre als Rucksacktouristin um die Welt gereist. Sie lebt in Berlin und unterrichtet an einer Grundschule. Sie hat keine Kinder. Ungewollt, wie sie betont. Ich wollte eigentlich immer 4 Kinder haben, soweit ich mich erinnern kann. Ja, weil ich hatte mal gedacht, ein Kind, das ist Quatsch, ein Einzelkind. Und zwei Kinder, ach nee, weil mein Bruder ist 5 Jahre älter und wir hatten nie so die tolle Beziehung halt, ne? Und dann dachte ich, ja, nee, zwei Kinder nicht. Und 3 Kinder ist auch blöd. Dann ist dann einer in der Mitte. Ach, na, 4. 4 ist eine gute Größe, ja. Naja, gut. Dann war ich, warte mal, mit 16 war dann die Wende. Da wollte ich immer noch 4 Kinder. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wann das dann so aufgehört hat. Ich glaube, ich habe noch ganz lange in den 20ern auch gedacht, jetzt müsste ich langsam mal anfangen, wenn ich noch 4 Kinder möchte, ne? In ihren 20ern unternimmt Claudia, wovon sie als DDR-Kind träumte. Sie geht auf Reisen. Das Kinderkriegen verschiebt sie auf später. In der DDR wurden die frühe Elternschaft und die volle Integration der Mütter in den Arbeitsmarkt gefördert. Während Akademikerinnen in der Bundesrepublik besonders häufig kinderlos blieben, hatte der Bildungsabschluss in der DDR kaum Auswirkungen darauf, ob Frauen Kinder bekamen oder nicht. Der Anteil kinderloser ostdeutscher Frauen der 1960er Jahrgänge ist mit rund 10% sehr niedrig. Wie viele Kinder eine Frau hatte, war in Ost und West ebenfalls unterschiedlich. Typisch für die DDR waren 2 Kinder. In der Bundesrepublik variierte es stärker. Von Einkindfamilien bis zu solchen mit 3 und mehr Kindern. Meine Schulfreundin und ich, wir wollten schon immer eine Weltreise mal machen, ne? Und dann haben wir irgendwann, oder ich habe, glaube ich, nach meinem FSJ gesagt, Mensch, Anke, wir wollten doch schon immer mal jetzt Weltreise machen und du studierst jetzt und ich könnte auch noch ein Jahr warten mit dem Studium. Mein Gott, also, das ist alles jetzt nicht so eilig, ja. Und wie wär's denn? Ja. Und dann haben wir einen Globus genommen und geguckt und was macht man denn so? Ja, wir könnten doch da lang und da lang. Und dann haben wir irgendwann schon festgestellt, oh, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Das wäre ja dann 2 Jahre, was wir da so vorgehabt hätten. Nee, also ein Jahr hatten wir überlegt, wegen 2 Semestern auszusetzen. Und dann haben wir gedacht, oh Mensch, Landweg nach Indien, das machen wir einfach und so. Ja, und dann sind wir also losgefahren über Land. Also wir sind nach Ägypten geflogen und dann über Land nach Pakistan. Und da haben wir dann Leute getroffen, die schon lange unterwegs sind. Und die meinten, ja, wenn man einmal, wenn ihr, ach, ihr kleinen Mädels, wir waren ja gerade erst 20 oder so, wenn ihr erstmal Blut geleckt habt, dann hört ihr gar nicht mehr auf. Und ja, so war das dann auch. Claudias Mutter leidet in dieser Zeit zunehmend an Depressionen. Nichts scheint ihr zu helfen, weder Psychotherapie noch Medikamente. Claudia, unterwegs auf dem Landweg nach Pakistan, erreicht dies kaum. In der Zeit hat sie halt schon angefangen, verschiedene Selbstmordversuche zu unternehmen, die alle misslungen sind. Und mein Vater hat das von mir ferngehalten. Das finde ich auch im Nachhinein also Wahnsinn. Also ich habe dann mal angerufen und gefragt, wie geht's denn zu Hause? Und da lag dann meine Mutter gerade im Krankenhaus, ne? Und er hat nichts gesagt, damit ich meine Reise machen kann. Ich habe schon manchmal darüber nachgedacht, wie, also dass er mir das damals immer nicht gesagt hat. Denn ich habe auch zwar also sehr selten angerufen, weil ich wollte ja auch weg sein, komplett raus und woanders, ne? So, und haben wir dann 2-3 Mal angerufen zu Hause. Und das war aber dann durch Zufall oder wie auch immer, immer gerade dann auch an dem Tag, wo meine Mutter im Krankenhaus war, ja. Und ich habe dann immer gefragt, ja, wo ist Mutti? Und dann mein Vater, ja, die schläft schon, hat sich hingelegt. Und also ich fand es immer ein bisschen komisch. Dachte, ne, also irgendwas ist doch. Es könnte sein, dass da wieder, dass da eine ernstere Sache passiert ist. Claudia lag richtig mit ihrer Befürchtung. Die Situation war ernst. Ein bisschen Zeit blieb ihr und der Mutter nach ihrer Rückkehr aus Asien noch, aber nicht mehr viel. Damals, nämlich als meine Mutter gestorben ist, hat mir mein Vater ein Telegramm geschickt, weil ich in Berlin war. Und da saß ich dann im Zug und in so einem 6er-Abteil damals. Und es war alles voll. Und ich habe nur gerade dieses Telegramm bekommen. Ich wusste nun schon, was los war. Und da habe ich gedacht, oh Mann, Leute, wenn ihr wüsstet, ne, das ist gerade so schlimm bei mir. Und ne, habe ich nur gedacht. Und dann, aber man hätte mir ja auch gar nichts angesehen. Und dann habe ich gedacht, ja, was weiß ich denn, ob der mir gegenüber auch gerade ein Telegramm bekommen hat und irgendwo hin muss, weil ganz schlimm was passiert ist in der Familie oder so, ne? Und das war jetzt nicht von wegen, ah, denen geht's genauso, sondern eher, ah ja, Mensch, das ist eben das Leben. So ist es eben, ne? Und das wird schon alles wieder werden. Claudia bleibt die Gewissheit, von ihrer Mutter geliebt worden zu sein, trotz der Konflikte, trotz ihres Suizids. Und die Erinnerung an ein harmonisches Familienleben. Das haben sich beide gewünscht, dass sie noch ein kleines Mädchen dann haben nach meinem Bruder. Meine Mutter hatte wohl 2 Jahre, nachdem sie meinen Bruder bekommen hat, eine Hepatitis. Musste dann wieder eine Weile warten. Und wahrscheinlich wollten sie gar nicht so lange warten, bis sie ein zweites Kind bekommen. Und dann hat meine Mutter mir noch einen Brief geschrieben, bevor sie gestorben ist, sozusagen, dass sie sich total gefreut haben, dass ein kleines Mädchen haben sich total gewünscht und so. Ich bin so froh, weil ich glaube, dass das wirklich, also ich habe nie daran gezweifelt, dass meine Eltern mich nicht lieben oder so. Ne? Wenn ich das manchmal im Freundeskreis höre, dass ich denke, oh nein, dann wollten die Eltern sie vielleicht abtreiben oder nicht haben. Und ich denke so, oh nein, also das ist wirklich, ich glaube, das hat mich total geprägt, das ist ein blödes Wort. Aber das war richtig gut, das weiß ich einfach, trotz aller Auseinandersetzungen, die wir hatten. Ne? Genau. Claudia beginnt zu studieren, Sozialpädagogik. Sie nimmt Urlaubssemester, um wieder auf Reisen zu gehen. Karriere oder Erfolg gehören nicht zu ihren Lebenszielen. Berufstätigkeit und finanzielle Unabhängigkeit sind für die DDR-Frau allerdings ein Muss. Doch bislang war das nie ein Problem. Sie kommt zurecht, auch auf ihren Reisen. Wir waren ja erstmal in Asien unterwegs und wir waren auch sehr auf Low Budget unterwegs. Also in den billigsten Absteigen und. Und wir hatten in dieser Zeit hier keine Wohnung, also keine Fixkosten. Es war nie ein Problem. Also wir haben auch wirklich, man kann sich es vielleicht so noch nicht vorstellen, aber mit irgendwie 5 Euro am Tag oder so gerechnet. Oder wir hatten ein Zelt dabei und waren auf Wandertour und haben selbst gekocht. Also da braucht man auch wirklich dann wenig. Claudia ist nach 3 weiteren Jahren Asien Anfang 30 und will nun schwanger werden. Ihren Freund kann sie endlich von dieser Idee überzeugen. Ihr zuliebe lässt er sich darauf ein. Also Westberliner. Er ist kein Wessi. Er ist Westberliner. Genau. Ja, und das ist halt auch lustig, weil er, ich meine, ich habe ihn auf Reisen kennengelernt. Also er ist auch sehr freiheitsliebend und eben war noch mehr unterwegs als ich. Und das ist auch sehr sein Leben so. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum er keine Kinder nun wollte. Um Gottes Willen, meine Freiheit und nein. Und Claudia will schwanger werden. Stattdessen wird sie von Hitzewallungen geplagt. Und ihre Tage kommen nur noch jeden 2. Monat. Ich bin ja dann so, ich sag mal, mit Mitte 30 vielleicht in die Wechseljahre gekommen. Also es war nämlich so genau, dass ich mit 30 dann angefangen habe, Lebenskunde zu unterrichten. Und das natürlich für mich ganz schön aufregend war und recht stressig. Und dass ich immer so schlecht geschlafen habe und auch totale Hitzewallungen dann schon nachts hatte. Oder meine Regel ausblieb. Ich habe aber damals immer gedacht, das liegt am Stress. Ich hatte aber dann damals, als es dann feststand, dass ich zu früh oder frühzeitig in die Wechseljahre gekommen bin, ein Buch gefunden, was dieses Thema aufgegriffen hat. Und das hat mir total gut getan. Ich kann schon gar nicht mehr sagen, wie das hieß, aber das ging nur um frühzeitige Wechseljahre. Da waren manche Frauen, die schon mit 22 in die Wechseljahre gekommen sind. Und das war ein richtig gutes Buch. Ja, mein Partner hat damals eigentlich ganz verständnisvoll reagiert. Also ich war ziemlich am Boden zerstört und sehr, sehr, sehr traurig. Und dann hat er mich schon noch getröstet und meinte halt, ja, ich habe dann gesagt, naja, für dich ist das jetzt nicht so schlimm. Du wolltest ja sowieso nicht unbedingt Kinder haben. Und dann meinte er, ja, aber ist er trotzdem für mich. Und er hätte es ja mir zuliebe jetzt dann doch und es tut ihm leid und so. Also das war so eine ganz schöne Reaktion. Ja, es kommt immer noch manchmal wieder in Wellen, ne? So, dass ich manchmal denke, oh Mann, hin zum Kunst kriegt Kinder und naja. Claudia ist nicht die Einzige in ihrem Freundeskreis, die sich von ihrem Kinderwunsch verabschieden muss. Manchmal fällt es ihr schwer. In der Zeit, wo es mir wegen dem unerfüllten Kinderwunsch nun so schlecht ging, dachte ich auch, Mensch, wenn ich jetzt mal mit meiner Mutter darüber reden könnte. Naja, gut. Ich habe gedacht, am Mensch, noch mal was anderes, als mit meinem Vater zu sprechen. Wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis, mein Vater und ich. Wir sind uns wirklich sehr nah. Aber damals, ja, das kann er mir auch nicht helfen. Das erwarte ich auch nicht. Ne? Also ich habe ihn dann darüber informiert sozusagen, dass er von mir keine Enkel bekommen wird. Und es war ja für ihn dann erstmal auch schwer, das zu verdauen. Claudia ist 16, als die politische Wende stattfindet. Etwa 15% der ostdeutschen Frauen der 70er-Jahrgänge sind kinderlos. Ein Anstieg im Vergleich zu vorher, aber immer noch weniger als in den westdeutschen Bundesländern. Naja, aber mein Bruder hat 3 Kinder, also insofern hat er da auch seine Enkel. Das ist ganz schön, weil jetzt in meinem Freundeskreis, also von früher quasi, da haben halt einige schon eben auch keine Enkel mehr oder Enkelin mehr, ne? Weil beide Töchter eben keine Kinder haben oder so, ungewollt. Und das hätten sie natürlich auch nicht gedacht, so wie ich immer dachte, ja, natürlich habe ich 4 Kinder, ne, zu der Zeit, oder kurz, und das ist völlig logisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf einen Mann treffe, der sagt, ach, ich weiß nicht, ob ich Kinder will, hä, wieso das denn? Verstehe ich nicht, wo ist das Problem? Oh, nervig, das jetzt auch noch. War wahrscheinlich dann für die Generation auch klar, naja, logisch kriegen wir Enkel, wir haben ja 2 Töchter, logisch kriegen wir Enkel, ja, und dann nix ist. Naja, da hat mein Vater wenigstens 3 Enkelinnen, das ist ja schon mal schön. Akademikerinnen sind von Kinderlosigkeit betroffen, sondern auch Frauen und Männer ohne Universitätsabschluss, die nicht akademische Berufe ausüben. In den letzten Jahren steigt die Kinderlosigkeit bei Nicht-Akademikerinnen sogar weiter an. Soziologen sehen darin eine Trendwende. Berufstätigkeit ist von einer Barriere zur Voraussetzung für die Familiengründung geworden. Häufig wechselnde Partnerschaften oder Beziehungslosigkeit halten Experten für einen weiteren Faktor für Kinderlosigkeit in allen sozialen Gruppen. Also ich hatte ein Kleid, das meine Mutter mir geschenkt hat. Es war so ein Indienkleid, ein langes mit Stickerei im Brustbereich und so ganz locker gesessen hatte und sehr schön aussah. Und ich fand, es stand mir auch sehr gut. Und das hat sich unheimlich lange in meinem Leben gehalten. Das war so ein Hauskleid, was total bequem war und ich mich unheimlich wohl drin gefühlt habe. Aber es hatte eben auch so was Alternativ-Hippie-mäßiges gehabt. Lucia ist geschieden und lebt im Kölner Umland. Sie ist etwas älter als unsere anderen Protagonistinnen. Ihr Jahrgang 1955 liegt im wirtschaftlichen Aufschwung. Lucia ist gelernte Schreinerin, hat aber nur kurz in ihrem Ausbildungsberuf gearbeitet, bevor sie beim Zirkus landete. Aufgewachsen in schwierigen familiären Verhältnissen, sieht sie sich aber als ein Stehaufmännchen. Lucia und ihr damaliger Mann, Musiker im Zirkusorchester, wünschten sich Kinder. Nach einer Eileiterschwangerschaft ging es nicht mehr auf natürlichem Weg. Nachdem ich mich entschlossen hatte, zu heiraten, wollte ich auch Kinder haben. Also ich wollte Kinder und dann auch diesen Klassiker, ne, so irgendwie mindestens 2 oder 3 und großes Auto und alle sitzen drin und Mama, Papa und die Kinder. Diese Bilderbuchfamilie, ne, das war immer so ein Bild. Und da habe ich sehr, sehr lange auch aufgrund dieser IVF-Behandlungen irgendwie ganz lange dran gehangen. Also ohne zu merken, dass die Randbedingungen einfach nicht stimmten. Lucias Mann zahlte die Behandlungen. Nur die ersten 3 wurden von der Krankenkasse übernommen. Wir hatten eine vergebliche Behandlung nach der nächsten gehabt. Es war für mich emotional sehr belastend und auch sehr stressig. Und da er als Musiker sehr viel unterwegs war, hat er mich auch sehr viel allein gelassen. Und ich habe eben im Laufe der Zeit auch andere Paare im Wartezimmer kennengelernt, die also immer zu zweit dort saßen und also der Partner mit dabei war. Und ich habe sehr oft Situationen gehabt, wo ich Sperma im Glas mit hatte und er nicht dabei war. Es gab sehr viele Situationen, in denen ich mich wirklich allein fühlte und auch nicht beachtet fühlte. Auch in ihrer Ursprungsfamilie fühlte sich Lucia alleingelassen. Familienfeiern endeten stets in einem haltlosen Besäufnis. Immer wieder gab es Streit und Gewalt zwischen ihrem Vater und dem Großvater. Sie waren als Deutsche nach Kriegsende aus Oberschlesien geflüchtet, wo er, so erzählte es der Großvater, einen gutgehenden Gasthof betrieben hatte. Jetzt hausten sie in Bergisch Gladbach dicht beieinander, hassten einer den anderen und konnten doch nicht ohne. Mein Vater war Schreiner gewesen bei Felten und Guillaume. Und dann hat er aber, weil er zu viel getrunken hat, ist er zur Wuppersieg gewechselt als Schaffner. Und da ich so viel Ablehnung hatte von zu Hause, vermute ich, dass ich einfach die Anfänge der Emanzipation, Frauen in männertypischen Berufen, so, ich wollte jetzt zeigen, guck mal, ich kann das auch, da hätten wir ein Thema vielleicht, ne? Wir könnten mal miteinander reden. Und dann hatte ich auch tatsächlich die erste Lehrstelle bei den Bühnen der Stadt Köln nach über 30 Jahren bekommen. Also sie hatten dann 30 Jahre lang keine Lehrlinge mehr ausgebildet. Die letzten beiden waren mittlerweile Vorarbeiter da und dann kam ich. Aber mein Vater hat es einen Dreck interessiert. Also wir hatten da mal so einen Übungsrahmen machen müssen, an dem so an den vier Ecken verschiedene Eckverbindungen geübt werden sollten. Und das Einzige, was er sagte, das macht man so nicht. Ne? Das weiß ich auch. Ne? Das war halt ein Übungsstück. Das ging darum, verschiedene Eckverbindungen zu zeigen, zu üben. Ne? Das war aber alles, was er sagte. Und das hat mich dann so enttäuscht, dass ich kein Wort mehr gesagt habe darüber. Ne? 3 Jahre Lehre im Schreinersaal als einzige Frau mit 12 Männern. Lucia erhält ihren Gesellenbrief. Doch statt darauf aufzubauen, will sie einfach nur weg. Ich habe Wohnung aufgelöst, ich habe mein Geld zusammengekratzt und dann bin ich nach Amerika und wollte dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwann mal durch meine Reisen eine Werkstatt sehen, wo dann jemand da steht und sagte, ja, ich habe auf dich gewartet oder so. Ne? Also so eine naive Vorstellung auch, dass sich das so fügt irgendwie. Das ist immer noch eine Vorstellung, die ich habe, ne? Aber die gelingt halt nicht, wenn man selber nicht in sich stabil ist. Nach nur 2 Monaten ist Lucias Traum vom Auswandern ausgeträumt. In New Orleans wird ihr komplettes Gepäck gestohlen. Kurze Zeit später sitzt die zierliche Schreinergesellin im Flieger, zurück nach Hause. Ein Freund, bei dem ich wohnen konnte, der hat erwähnt, dass ein Zirkus in Köln Leute zum Mitreisen sucht. Und da bin ich mit einer Freundin hin und habe mich da als Schreiner beworben, aber er nahm keine Frauen als Schreiner, sondern hat mir die Stelle im Büro angeboten. Und die habe ich dann genommen. Hatte jetzt Wohnung, Arbeit, zu essen. Also es war so ein Rundum-Versorgungspaket, was mir ganz gelegen kam. Ich hatte mit dem Zirkus das Gefühl von Freiheit verbunden. Man war draußen, man war nicht mehr unter der Fuchtel der Familie, der Verwandten der Familie. Es waren neue Leute, wir waren alle interessiert an so den Städten, wir untereinander, Lagerfeuer, diese Leichtigkeit. Ne? Also nicht darauf achten, dass wir gar nicht so unsere Zukunft jetzt konkret gestalten. Dann irgendwie nach dem 2. Jahr kam mir so der Gedanke, ich müsste jetzt eigentlich mal so ein bisschen auf meine Zukunft gucken, was mache ich, was will ich. Und dann bekam ich einen Heiratsantrag von einem Musiker da aus dem Orchester. Und dann auch so typisch, ohne mir so diese Konsequenzen klar zu machen. Ne? Die Hochzeit bedeutet, ich bleibe jetzt hier, ne? Ich muss mir hier eine Arbeit suchen, ich habe jetzt kein Zuhause, der Zirkuswagen oder der Wohnwagen wird mein Zuhause sein. Will ich das wirklich? Will ich nicht doch was anderes? Also alles habe ich nicht beachtet, mir gar keine Gedanken drum gemacht und habe ja gesagt. Ich habe mich über den Antrag deswegen gefreut, weil mich hat's gefreut, dass mich jemand gefragt hat. Also er war seinerzeit, bevor wir geheiratet haben, ein weltoffener Musiker gewesen. Ich weiß nicht, ob ich verliebt war. Also ich hatte eher das Gefühl gehabt, ich möchte irgendwo hin. Was zu haben, wo ich auch hingehöre. Das war mir irgendwie Grund genug, um Ja zu sagen. Die Rollen in der Ehe sind von Anfang an klar verteilt. Hier der Orchesterleiter, dort Lucia, das Mädchen für alles. Im Zirkus habe ich 1 Jahr im Büro gearbeitet und bin dann an die Kasse gewechselt. und habe nachher in der letzten Zeit die Kassenleitung übernommen, da die Kassenchefin krank wurde und die habe ich vertreten. Das war so ein Jahr. Und dann kam aber auch schon die Zeit, in der wir angefangen haben, diese IVF-Behandlungen zu machen. Und das ließ sich halt nicht koordinieren. Viel Ruhe ist dann wichtig, damit sich das Ei festsetzen kann. Doch diese Ruhe hatte Lucia nicht. Und es läuft immer so ab, dass man stimuliert wird. Es ist so eine Vorlaufzeit von, das ist schon so lange her, 10 Tagen. 10 Tagen mindestens, in dem man halt mit Hormonen versorgt wird. Und die Eizellen wachsen, die ja nachher punktiert werden. Und dann kommt der Mann dazu mit Spermien. Dann wird es zusammengetan im Reagenzglas und im Ofen dann halt 3 Tage oder 4 Tage schaut man, was sich entwickelt. Und 3 von diesen befruchteten Eizellen werden dann wieder eingesetzt. Statt als Kassenchefin arbeitete sie nun als Bedienung im Vorzelt. Eigentlich mit der Absicht, sich für die Behandlungen Auszeiten nehmen zu können. Und das hat er nachher nicht mehr zugelassen. Also ich musste in der Zeit, in der es darum ging, ruhig liegen, viel trinken, Ruhe haben, hat er mich dann dort in die Restauration arbeiten geschickt. Und dann ging dann in der Pause der Vorhang auf und 1500 Leute kamen aus dem Zelt und wollten was trinken. Und das hat mich dann so gestresst, dass ich sehr oft dann diesen Abbruch dort im Vorzelt hatte. Mit den Folgen der Fehlgeburten musste Lucia allein klarkommen. Mit der körperlichen Versehrtheit, den hormonellen Nachwirkungen und der Traurigkeit. Ihr Mann erlaubte es nicht, dass irgendjemand anders davon erfuhr. Auch seine Eltern, in deren Haus sie während der Saisonpause ihr Winterquartier aufschlugen, waren nicht eingeweiht. Ja, es gab eine Situation zum Weihnachten. Das war 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag und wir waren bei seinen Eltern zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Und vorher im Fernsehen lief die biblische Geschichte von Abraham und Sarah. Und sie wurde auch verstoßen und er hat sich dann eine andere Frau genommen. Und das war so gerade so mein Thema und das hat mich sehr berührt. Und dann gehen wir zum Kaffee trinken runter. Sie wohnt einen Stock tiefer. Und dann sage ich, habt ihr das auch gesehen, die Geschichte von Abraham und Sarah? Und daraufhin sagt sie, ja, hat er doch recht getan, dass er sie verstoßen hat. Frauen, die keine Kinder kriegen, sind vertrocknete Pflaumen. Lucias Schwiegermutter hatte selbst jahrelang versucht, ein zweites Mal schwanger zu werden. Auf Verständnis brauchte Lucia trotzdem nicht zu hoffen. Für Menschen in traditionellen Milieus sind Ehe und Familie elementarer Kern ihrer Identität und wesentlich für die soziale Akzeptanz im Nahumfeld. Elternschaft wird häufig als etwas Urnatürliches begriffen. Hilfesuchende werden stigmatisiert. Diese Hürden gilt es zu berücksichtigen, wenn Broschüren zu Beratungsangeboten erstellt werden. Das empfiehlt eine Studie zu Kinderlosigkeit im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Als sie diesen Spruch mit den vertrockneten Pflaumen sagt, dann saßen wir am Kaffeetisch und ich hatte so den Impuls gehabt, also sie amüsierte sich rechts von mir, also über Eck, mein Mann links neben mir und ich hatte so den Impuls gehabt, die amüsieren sich jetzt und ich schlage jetzt die Tochter ins Gesicht, dann habe ich auch was zu lachen. Und vielleicht meinem Mann dann auch noch. Er hat immer das Gefühl gehabt, er ist der Arme. Ne? Ihm wird jetzt Unrecht getan. Ne? Mir ist es nicht vergönnt, das sagt er auch mal, mir ist es nicht vergönnt, Kinder zu kriegen. Ne? Nachher hat er ja Zwillinge gekriegt, aber er hat mir nie das Gefühl gegeben, ich bin seine Frau und wir halten jetzt zusammen. Genauso fühlte ich mich dann. Traurig, gekränkt, verletzt und irgendwie mit einem kleinen Impuls, mich jetzt zu rächen. Mit diesem Mann wollte Lucia kein Kind mehr bekommen, auch wenn sie gern Mutter geworden wäre. Wenn ich ein Kind bekommen hätte, dann hätten die mich noch mehr reglementiert. Und allein dieser Gedanke, in dem Haus zu sein, wo sie eben auch ihre Finger mit im Spiel hat, also grauenvoll, das wäre sehr wahrscheinlich so gekommen. Das wäre es gewesen. Wir hatten ja angebaut in dem Haus der Eltern. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft hätte, mich dagegen durchzusetzen. Keine Ahnung. Aber sie hätten mich nicht mehr anerkannt. Und vor allem er hat auf jeden Fall Wert auf den Sohn gelegt. Also wenn ich eine Tochter bekommen hätte, das wäre schlimmer geworden. Lucia ist 40, als sie sich von ihrem Mann trennt. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sie über ihre Ehe und die vielen vergeblichen Versuche, ein Kind zu bekommen, sprechen kann. Kaffeetafeln sind ihr heute noch ein Graus. So gedeckter Tisch und Blümchen in der Mitte und Zuckerdöschen und sowas. Das ist so ganz furchtbar. Wille, die widersprüchliche Rolle zu übernehmen, die eine Mutter in unserer Gesellschaft hat, nimmt bei den Frauen der jüngeren Generation zu, schreibt die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich 1977 in der Zeitschrift Emma. Und weiter: Sie wollen oft keine Kinder mehr, weil es ihnen widerstrebt, sich als Frau einerseits verachtet zu fühlen, andererseits innerhalb der Familiengemeinschaft die Mutter aller ihrer Mitglieder. Das heißt auch im gewissen Sinne, die einzig Erwachsene sein zu sollen. Ich kann eigentlich drei Dinge sagen, die ich sehr lange getragen habe und sehr geliebt habe. Einen Jeans-Mini-Rock, immer getragen. Einen dicken schwarzen Gürtel und lange schwarze Stiefel. Das war so mein Look und ich hatte mal eine kurze Affäre und das war ein Mann, der mich immer für eine Sadomaso-Braut gehalten hat, was ich überhaupt nicht bin, aber der Look wirkte manchmal ein bisschen so. Also ich habe schon sehr figurbetont und knackig mich angezogen. Der Wunsch, eine unabhängige Frau zu sein und die Sehnsucht nach einer Beziehung schienen Beate viele Jahre unvereinbar. Beate, 54 Jahre, lebt in Berlin. Sie hat keine Kinder. Sie war Lehrerin, dann bildende Künstlerin und ist jetzt wieder Lehrerin. Ich war Anfang 30. Ich hatte einen Burnout, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte eine ganz schwierige Klasse. Da gab es dann so eine Situation, Schandor hat die immer alle aufgewiegelt, waren nur Jungs und ein Mädchen. Das war die Schwester von Schandor, die er schon auf den Strich geschickt hat mit 12 Jahren. Und es gab einen, der der Schwächste war, der Stefan. Den haben sie in die Mangel genommen. Die Lehrerin stand vorne, wenn sie sich, also ich, wenn sie sich Hilfe holt beim Rektor, können sie den Stefan so richtig fertig machen. Wenn sie versucht, den Stefan zu befreien, können sie der Lehrerin eine reinhauen. Das war die Situation. Und ich habe dann Albträume entwickelt. Ich habe geträumt, ich schreibe was an die Tafel. Ich habe nie was an die Tafel geschrieben bei dieser Klasse. Ich habe denen nie den Rücken zugewandt. Und ich habe aber geträumt, ich schreibe was an die Tafel und die hauen mir einen Dolch in den Rücken. Nach etwa 6 Jahren als Sonderschullehrerin stößt Beate an ihre Grenzen. Ich habe mich sehr identifiziert mit diesen Kindern. Es war aber extrem schwierig. Die waren wirklich sehr gewalttätig, viele. Viele Schulschwänzer, wo ich dann die Eltern persönlich aufgesucht habe und in wirklich erschreckenden häuslichen Verhältnissen gelandet bin. Teilweise kein richtiges Bett, wo die Kinder schlafen konnten. Also das war schon alles sehr belastend. Und dann war man als Klassenlehrer einfach nur die Einzige, die da irgendwie, aber die auch nicht genug geben konnte. Also schrecklich. Und ich war also dann so ausgepowert, dass ich aufgehört habe. Und ich habe ja dann angefangen, Kunst zu studieren, weil ich dann nur noch Kunst machen wollte. Und der Lehrerberuf war für mich da erstmal verbrannt. Beate ist im Großraum Stuttgart aufgewachsen, auf einem der kleineren Bauernhöfe, die in den 70er Jahren zum Opfer der Strukturkrise werden und nicht mehr genug abwerfen. 5 Geschwister, Hedwig, die alte Magd, der alkoholkranke Vater, die ungeliebte, kaltherzige Großmutter. Sie alle leben dort. Es ist Beates Mutter, tiefgläubig, immer am Rande der Erschöpfung, die den Laden zusammenhält, um den Preis ihrer Selbstaufgabe. Meine Mutter hat sich dann auch gleichzeitig sehr identifiziert mit all den Aufgaben und den Pflichten. Also sie ist wahnsinnig arbeitsam gewesen und ich weiß noch, wenn wir dann zum Beispiel zur Obsternte waren, dann weiß ich noch, wie sie mit Mitte 50, vielleicht war sie sogar noch älter, und ich eben mit meinen jungen Jahren, wir haben dann eben gemeinsam die Apfelbäume geschüttelt. Damals hatten wir noch keine Maschine und meine Mutter hat wirklich eine unbändige Kraft gehabt. Also ich habe, glaube ich, 5 Bäume geschafft. Das ist eine richtig harte Arbeit. Man schwitzt aus allen Poren. Man hat am nächsten Tag wahnsinnige Muskelkater, weil man ja wirklich diese schweren Äste zum Schütteln bringen muss. Und meine Mutter, ich glaube, sie hat 12 Bäume geschüttelt. Mit der Kunst hatte Beate schon vor ihrem Lehramtsstudium geliebäugelt und sich zunächst erfolglos an der Kunstakademie beworben. Jetzt, im zweiten Anlauf, fast 10 Jahre später, klappte es. Beate erhielt einen der begehrten Studienplätze für Malerei an der Kunsthochschule in Saarbrücken. Doch wie sollte sie sich finanzieren? Anfangs versuchte sie, eine halbe Stelle als Lehrerin mit dem Kunststudium zu kombinieren. Ich habe da immer die Nächte durchgemalt. Und da bin ich wirklich auch sehr über meine Grenzen gegangen. Und ich habe heute so richtig Horror, wenn ich mal später als 18 Uhr noch etwas arbeite. Beate war einerseits überlastet, doch gleichzeitig ging sie, ein Kind ihrer Zeit, in dem romantischen Ideal vom Künstlerdasein auf. Dieses Modell von Individualismus und man erfindet sich selbst, man schreibt seine eigene Geschichte, also dieses überhöhte, wenig angebundene an Herkunft und Geschichte, da habe ich mich viel zu sehr hineinfantasiert, sage ich jetzt mal, und viel zu wenig anerkannt, dass es eben nicht nur den reinen Selbstbau gibt. Auch durch dieses Kunststudium, da zelebriert man das ja auch nochmal so, ne, dass man sich so installiert als so eine Kunstfigur, als Künstler und sich selbst so erfindet. Und das finde ich heute beinahe ein bisschen lächerlich. Die Heirat mit ihrem damaligen Freund schien Beate die perfekte Lösung zu sein. Alex versprach Beate, sie finanziell zu unterstützen, damit sie in Ruhe malen konnte. Durch die Eheschließung rutschte der junge Unternehmensberater in eine andere Steuerklasse und verdiente mehr. Ein guter Deal für beide Seiten, fand Beate. Ich habe das gar nicht so auf dieser emotionalen Ebene angesiedelt, sondern nur auf dieser pragmatischen Ebene. Ich hatte uns aber auch ein bisschen einen Schmuck vorbereitet. Also ich habe mir einen Blumenhaarkranz gemacht und so einen Anstecker mit Blumen und so einem Foto von uns und meinem Mann dann auch, sodass wir ein bisschen auch geschmückt waren. Also so unbewusst habe ich doch irgendwie gemerkt, es ist doch noch mal ein bisschen mehr als dieses, na, ich muss gucken, woher ich mein Geld bekomme. Beate und Alex, die beiden sind ein Wochenendpaar. Ich habe dann nach der Heirat gemerkt, es ist nicht einfach irgendwie. So eine Eheschließung, das ist nicht nur einfach irgendwie, ja, wir machen das mal, sondern das macht was mit einem. Also das ist tatsächlich, fühlte ich mich dann anders mit Alex. Man hat sich stärker noch zueinander bekannt und hat stärker auch entschieden, dass man zusammenbleibt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das war mir alles nicht so klar. Dadurch, dass ich dann doch so voll war mit, ja, wie schaffe ich das jetzt mit der Kunst? Und da war ich so voll, dass mir eben diese Lösung durch die Heirat mit Alex, mit dem ich ja ganz innig war, also das war eine Phase, wo wir wirklich also heiß und innig verliebt waren. Also das war irgendwie, ja, dann machen wir das so. Und ja, und dann war es aber auch mehr. Als das Ehepaar Anfang der 2000er Jahre nach Berlin zieht, ist Beate Stipendiatin eines Künstlerinnenprogramms in der Hauptstadt. Alex braucht für seinen neuen Job nicht mehr ständig in den Flieger zu steigen. Der Zeitpunkt für die Familiengründung scheint gekommen. Also es gab eigentlich nur eine Phase und das war die Phase, als wir zusammengezogen sind. Da war ich Ende 30, also eigentlich schon recht spät, aber ich war bei allem recht spät dran. Ich habe ja auch ganz spät erst eine Beziehung gehabt. Also bei mir war alles sehr verzögert, immer so circa 10 Jahre. Das war sehr schwer mit meinem Ehemann da irgendwie. Er wollte, aber er hat überhaupt nicht sich so auf so realistisch, also so auf Planungen eingelassen. Also dass er mit mir überlegt hätte, wie kriegen wir das denn hin, dass ich Künstlerin sein kann und er weiterhin dann seinem Beruf nachgeht. Und da ist er richtig zornig geworden. Er hat gemeint, du willst überhaupt kein Kind. Du denkst immer nur an dich. Und da habe ich einfach gemerkt, er versteht gar nicht, dass das tatsächlich auch ein Thema ist, dass man als Mutter eben, wenn man sich nicht aufgeben will, tatsächlich auch an sich denken muss. Und ich wollte das so ein bisschen schon vorher regeln, weil ich da eben Angst davor hatte. Das Familienleitbild der Versorgerehe prägte die Bundesrepublik weit über die 60er Jahre hinaus. Nach der Einführung des Mutterschaftsurlaubs 1979 und des Erziehungsurlaubs 1986 wurde 1996 der Anspruch auf einen Kita-Platz für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren gesetzlich verankert. Und die Elternzeit, 2001 eingeführt, deckt das erste Lebensjahr ab. Eine Betreuungslücke blieb zwischen dem vollendeten ersten und dem dritten Lebensjahr des Kindes. 2003 fand die familienpolitische Wende statt. Die niedrigen Geburtenraten gefährdeten die sozialen Sicherungssysteme wie die Rente. Die Politik war alarmiert. Konrad Adenauers Überzeugung, Kinder kriegen die Leute immer, hatte sich als Fehleinschätzung erwiesen. Der Ausbau von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren begann. Die Geburtenraten stiegen. Bis zum Rechtsanspruch auf einen U3-Platz dauerte es weitere 10 Jahre. Beate könnte 1 Jahr Elternzeit nehmen. Das ginge bereits, als sie mit Alex über die Familiengründung nachdenkt. Er hatte, glaube ich, gedacht, dass ich jetzt einfach so emotional sage, super, wir wollen ein Kind. Und ich habe aber eben gesagt, okay, lass uns ein Kind haben, wie können wir das machen? Beate hat nicht nur ihre stets überlastete Mutter auf dem Bauernhof vor Augen, der nicht einmal Zeit für ein bisschen Schönheitspflege blieb. Da war noch etwas. Beates Krankheit. Erst mit Anfang 40 kommt Beate, nach einer Odyssee von Arztbesuchen, selbst darauf, dass es sich um Nahrungsmittelallergien handelt und kann endlich Abhilfe schaffen. Ich habe mal ein Tagebuch geführt, wo ich immer reingeschrieben habe, wann ich Schmerzen hatte, und rechnerisch hatte ich 50% meiner Lebenszeit mit Schmerzen verbracht. Und es hieß, ab 16 Uhr war ich oft im Bett, weil eben dann nur noch das erträglich war. Das kannst du mit Kindern nicht machen. Und das war mir klar. Noch während ihrer Ehe schwängerte Alex eine andere Frau. Für Beate der Auslöser, sich zu trennen. Dann verließ er seine neue Freundin vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Ein Schicksal, das auch ihr widerfahren wäre, glaubt Beate. In der dritten Stunde erzählen unsere Gesprächspartnerinnen aus ihrem Leben heute. Sie sind jetzt zwischen Mitte 50 und Mitte 60. Wie denken Sie heute über Ihr Leben ohne Kinder? Die Literatur ist voller Geschichten darüber. Ihr schmucken Jungfern allzumal, lasst's euch zur Warnung sagen. Seid nicht zu kitzlig bei der Wahl, wenn Freier nach euch fragen. Denn wählt ihr hin und wählt ihr her, so kommt zuletzt kein Bräutigam mehr. Denkt, eine alte Jungfer sein, welch bitteres Los auf Erden. Die Mädchen sollen einmal freien, sollen Frauen und Mütter werden. Ein Mädchen, die da sitzen bleibt, hat sich so gut wie selbst entleibt. aus dem Neuruppiner Bilderbogen. Das hübsche Jettchen und ihre Freier, 19. Jahrhundert. Jungfer. Im Mittelalter eine Standesbezeichnung für junge, adelige Frauen. In Verbindung mit dem Marienkult kommt der Aspekt der sexuellen Unberührtheit hinzu. Im 17. und 18. Jahrhundert war Jungfer eine Ehrenbezeichnung für ein noch unverheiratetes Mädchen der bürgerlichen Schicht. Die Jungfer und später auch die Mamsell verlieren aber zunehmend an Ansehen. Titel für Hausbedienstete wie Kammerjungfer oder Schneidermamsell zeugen davon. Im 19. Jahrhundert wurde die Anrede Fräulein üblich, dem der Adel das Attribut gnädig hinzufügte. Das späte Mädchen, das keinen Mann bekommen hatte, wurde zur alten Jungfer. Weitere Namen für die unverheiratet gebliebene Frau: altes Scheit, Alteisen, Betschwester, Einspännerin. Die Geburt von Kindern war in der Vergangenheit grundsätzlich mit der Heirat verknüpft. Heiraten und eine Familie gründen durften aber nur die, die es sich leisten konnten. Mägde und Knechte etwa waren davon ausgenommen. Und nicht nur sie. Die Historikerin Karin Hausen. Alle geborenen Frauen konnten nie heiraten. Das Heiraten war für Familien, Verheiraten von Töchtern war teuer. Und außerdem war es gut, wenn man, das war dann meistens der älteste Tochter, die behielt man am besten für sich, weil man für die Altenpflege ja auch was braucht. Klammer zu, das behaupte ich. Und diese aufbewahrte Person weiblichen Geschlechts war enorm wichtig für den Verwandtschaftszusammenhalt. Das war die berühmte Tante, die immer in Einsatz ging, wenn wieder ein Kindbett anstand. Oder eine Krankheit oder ein Todesfall. Also die waren negativ, eine alte Jungfer, das sind immer die, die haben zu schrullen und die sind nie selbst aus dem Haus des Eltern rausgegangen. Aber sie waren ungemein nützlich für die Normalität des Lebens in allen Schichten. Sie waren die Doofen, für alles gut und man brauchte sie. Viele der Bauern im Stuttgarter Raum hatten ihre Mägde und Knechte in den 1970er Jahren vertrieben. Auf dem Hof von Beates Familie gab es noch eine Magd. Die Hedwig war eben eine ganz kleine, zierliche Figur und hatte eben sich immer geweigert, sich die dritten Zähne machen zu lassen, hatte also irgendwann nur noch einen Zahn und große Ohren und eine sehr spitze Nase. Und auf der Nase war immer ein Wassertropfen, der ihr so aus der Nase kam. Und ich war immer so sehr fasziniert und habe mich dann immer gefragt, wann tropft er denn jetzt endlich? Also es war wirklich, man konnte sich an Hedwig nicht satt sehen. Und wenn dann die Nachbarn oder irgendwelche Leute aus der Stadt kamen und Milch geholt haben, dann hatten die Kinder, die da immer mitkamen, furchtbare Angst vor der Hedwig, weil sie dann immer gesagt haben, das ist eine Hexe. Beates Eltern hätten die Lohn- und Nebenkosten für Hedwig nicht tragen können. Das wäre gar nicht mehr machbar gewesen für meine Eltern. Aber sie ist eben bei uns geblieben, als sie nicht mehr bezahlt werden musste und war dann sowas wie ein Familienmitglied. War jemand, die nicht wirklich selbstständig lebensfähig war. Also man würde heute sagen, sie war lernbehindert. Also sie konnte weder rechnen noch schreiben, hatte also keinen Schulabschluss. Aber hatte ein großes Herz und war ein fröhlicher Mensch. Sie gehörte auch zu meinen sehr bevorzugten Porträtmodellen, weil ich habe ja eine Zeit lang ganz viele Menschenporträts gezeichnet und gemalt. Also meine ganze Familie mussten da irgendwie immer mal wieder Sitzungen machen. Und die Hedwig war dann also durch ihr sehr bizarres Aussehen ein bevorzugtes Modell. Und das liebte sie auch sehr und machte sich dann immer lustig, weil sie guckte dann immer hin und her. Und dann habe ich mir gesagt, Hedwig, du musst jetzt auf den und den Punkt gucken. Ich habe das also so ganz klassisch gemacht. Und dann lächelte sie immer so und meinte, ich muss jetzt also auf den roten Punkt, auf den roten Punkt muss ich jetzt gucken. Im Grunde müsste man ein Buch über diese Person schreiben und damit auch über meine ganze Familie, weil das zeigt sich viel an der Figur von Hedwig. Also Hedwig hat immer das schlechteste Essen bekommen, musste auf dem Feld arbeiten, konnte oft nicht zum Mittagessen dazukommen, weil sie eben die Arbeit machen musste, als Erste aufstehen, um zuerst im Stall zu sein. Also das typische, sehr benachteiligte Leben einer Magd. Und dann kamen also wir und ich mochte die Hedwig. Aber mein Vater war doch sehr verächtlich. Und da standen wir dann immer dazwischen, zwischen dieser Diskriminierung und Abwertung. Und die Hedwig ist irgendwie nicht für voll zu nehmen. Und eben diesem sehr fröhlichen Wesen. Und wir mochten sie. Und dann wurden meine älteren Geschwister größer. Und da kamen dann auch Freunde. Und ich weiß, dass mit diesen Freunden dann auch irgendwie so eine andere Sicht auf Hedwig begann. Man konnte das dann auch daran ablesen, dass sie vorher wirklich in einer Abstellkammer geschlafen hat. Und dieses Zimmer haben wir dann eben irgendwann renoviert und haben ein Waschbecken für sie eingebaut und haben ihr das einfach auch ein bisschen schöner gemacht. Das passierte aber eben auch alles erst, als sie schon weit im Rentenalter war. Also und unter dem Einfluss von Leuten aus dem Umfeld. Ne? Und ja, die Hedwig ist gestorben, als ich schon längst außer Haus war. Ich kann mich erinnern, dass ich an diesen Weihnachten ausnahmsweise mal nicht kommen wollte. Und dann hat meine Mutter mich angerufen und hat gemeint, die Hedwig ist so traurig und ich muss kommen. Und wenn ich das erzähle, dann muss ich auch schon wieder weinen. Also daran merke ich immer, dass eine sehr tiefe Bindung, das wusste ich gar nicht, aber ich hatte also wirklich eine sehr tiefe Bindung zu ihr. Und ich merke das auch immer, wenn ich zum Grab gehe von der Hedwig, bei ihr muss ich immer weinen. Also ich muss bei meinem Vater nie weinen, das lässt mich sehr kalt. Ne? Aber bei Hedwig ist wirklich viel, viel da gewesen und das habe ich nicht immer gewusst. Eines versimpelten Junggesellen, Wilhelm Busch. Keine Frau befiehlt ihm was, hindert ihn durch dies und das und er sorgt für sich allein. Schön ist's, Junggeselle sein. Sitzt er abends lang beim Bier, schilt ihn nicht die Frau dafür. Darum schenkt noch einmal ein, schön ist's, Junggeselle sein. Geht er endlich selig fort, winket Ruhm im Bette dort. Ei, wie gut schläft sich's allein. Schön ist's, Junggeselle sein. Wenn er morgens schlafen will, störet ihn kein Kindsgebrüll. Keine Frau rät ihm was drein. Schön ist's, Junggeselle sein. Zieht ein frisches Hemd er an, fehlt gar oft ein Knopf daran. Fröhlich näht er ihn dann ein. Schön ist's, Junggeselle sein. Und noch manche andere freut sich der Junggesell bereit. Auch geht er mitunter ein. Schön ist's, Junggeselle sein. Harmlos lebt er so dahin und versimpelt oft im Sinn. Manchmal ist er auch ein Schwein. Schön ist's, Junggeselle sein. Heut stolziert er auf und ab, morgen scheißt der Hund aufs Grab. Dies ist dann sein Leichenstein. Schön ist's, Junggeselle sein. Der Dichter und Zeichner Wilhelm Busch war zeitlebens Junggeselle und blieb kinderlos. Anfänglich zelebriert Busch das Junggesellendasein in seinen Gedichten und seiner Prosa. Später setzt er sich auch mit den Schattenseiten auseinander. Die Historikerin Karin Hausen. Also ein Mann, der einen Beruf hatte und nicht heiratete, der war sehr verdächtig. Junggeselle. Der jüngste oder seinem Rang nach niedrigste Geselle eines Handwerkerbetriebs. Seit dem 16. Jahrhundert nannte man einen ledigen Mann Junggeselle. Der Begriff eingefleischter Junggeselle tritt zum Ende des 19. Jahrhunderts auf. Hagestolz als Bezeichnung für einen Junggesellen ist nicht mehr gebräuchlich. Ursprünglich meint Hagestolz wohl den beim Erbe leer ausgegangenen Bruder, dessen winziges, mit einer Hecke umfriedetes Anwesen zu klein für eine Familie war. Einspänner, freier Mann, alter Knabe oder in der NS-Zeit bevölkerungspolitischer Blindgänger sind weitere Spottbezeichnungen für ledige Männer. Trotz gesellschaftlicher Vorbehalte, der Hagestolz war nicht im gleichen Maß der öffentlichen Bewertung ausgeliefert wie die alte Jungfer. Der Naturforscher Charles Darwin, der 1837 und 38 als Junggeselle in der Great Marlborough Street in London wohnte, wägt die Vor- und Nachteile des Heiratens auf einem Zettel mit der Überschrift »Das ist die Frage« ab. Heiraten. Kinder, wenn es Gott gefällt. Ständige Gesellschaft. Freund im Alter, der sich für einen interessiert. Ein Objekt, das man lieben und mit dem man spielen kann. Jedenfalls besser als ein Hund. Ein Heim und jemand, der das Haus versorgt. Die Annehmlichkeiten von Musik und weiblichem Geplauder. Diese Dinge gut für die Gesundheit. Zwang, Verwandte zu besuchen und zu empfangen, aber schrecklicher Zeitverlust. Mein Gott, es ist unerträglich, sich vorzustellen, ein Leben lang nur wie eine geschlechtslose Arbeitsbiene zuzubringen. Nur Arbeit, Arbeit und nichts sonst. Nein, nein, das geht nicht. Stell dir vor, den ganzen Tag allein in rauchigen, schmutzigen Londoner Hause zu leben. Mal dir nur eine nette, sanfte Frau auf einem Sofa aus. Ein gutes Feuer im Kamin, Bücher und Musik vielleicht. Das mit der schmuddeligen Realität in der Great Marlborough Street. Heirate, heirate, heirate. Nicht heiraten. Keine Kinder, kein zweites Leben. Niemand, der sich im Alter um einen kümmert. Was hat die Arbeit für einen Sinn ohne die Sympathie enger, lieber Freunde? Wen außer Verwandten hat man im Alter noch zu Freunden? Freiheit zu gehen, wohin man will. Die Wahl der Gesellschaft, auch möglichst wenig davon. Unterhaltung mit klugen Männern in Clubs. Kein Zwang zu Verwandten besuchen und zum Nachgeben in jeder Kleinigkeit. Die Kosten und die Sorgen, die Kinder bedeuten, fallen weg, vielleicht Streitigkeiten. Zeitverlust, kann abends nicht lesen, werde fett und faul. Sorgen und Verantwortung, weniger Geld für Bücher und so weiter. Wenn viele Kinder, dann gezwungen, Brot zu verdienen. Aber das ist doch sehr schlecht für die Gesundheit, zu viel zu arbeiten. Vielleicht mag meine Frau London nicht. Dann ist das Urteil Verbannung und Erniedrigung mit indolentem, faulem Dummkopf. Charles Darwin heiratete 1839, kurz nach der Niederschrift seiner Selbstbefragung. Robert, Jahrgang 1963, war schon früh sicher, dass er keine Kinder möchte. Seine Kinderlosigkeit erscheint ihm als gänzlich unbelastet. Ab und an mal bildhauer ich ja auch mal was. Und das war zum Beispiel was, ich fand das einen ganz faszinierenden Gedanken, dass ich da was mache, was so Bestand hat oder haben könnte. Weil das vom Material her einfach so gegeben ist, weil das aus Stein ist und wenn man es nicht jetzt drauf anlegt, dann wird mich das definitiv überdauern halt. Fand ich einen ganz schönen Gedanken, aber ich habe das auch dann damals mit meiner damaligen Partnerin auch so besprochen, die war total entsetzt, weil sie irgendwie dann sagte so, aber das ist doch nur ein Ding. Ne? Also sie hatte auch eher so den Gedanken, dass man irgendwie das ne, jetzt in der Familie weitergibt oder irgendwie sowas halt. Ne? Und für mich war das gar nicht so und ich habe das auch nicht. Nee, ich habe das gar nicht. Ich meine, ich habe als Kind auch immer schon so ein Verhältnis zu, gerade zu Skulpturen gehabt. Ich fand das immer toll, die anzufassen. Ich fand das super faszinierend, dass die zum Teil Jahrtausende alt sind und die Vorstellung ne, für mich, irgendwer hat das mal gemacht und hat daran gearbeitet und ich stehe jetzt davor und kann das unter Umständen, ich kann das anfassen und so. Ich fand das wirklich wahnsinnig faszinierend, diese Brücke, ne, die dann entsteht. Das war so ein Kontakt mit was, das etwas dich überdauert. Aber ich habe das so mit Menschen jetzt so, also so als Vorstellung mit Kindern. Ich kann das verstehen, ich verstehe das Prinzip dahinter, aber ich habe das so nicht. Lucia, 65, gelernte Schreinerin, über Jahre gefangen in einer unglücklichen Ehe, hat viele vergebliche Versuche unternommen, mit künstlicher Befruchtung schwanger zu werden. Nach der Trennung von ihrem Mann, einem Zirkusmusiker, war sie angestellt und machte sich nach der Kündigung mit knapp 50 selbstständig als Vermieterin für Köln-Touristen und Messegäste. Dann war ich plötzlich in der Selbstständigkeit, in die ich nicht unbedingt rein wollte und die mich auch streckenweise auch sehr angestrengt und überfordert hat. Und diese Ängste, das reicht nicht aus zum Leben und immer in Bereitschaft und auch am Wochenende, das hat mich nach all den Jahren auch sehr ausgezerrt, also sehr ermüdet und angestrengt. Als das Haus, in dem Lucia als Mieterin wohnte, wegen Eigenbedarf gekündigt wurde, erschien es der damals 63-Jährigen als Desaster. Es sollte sich aber als Glücksfall erweisen. Sie kaufte ein Mobile Home und kümmerte sich um einen Stellplatz im Kölner Umland. Ich glaube, dass ich so doch eine Frau der Tat bin. Wenn ich sehe, bestimmte Sachen müssen gemacht werden, werden die gemacht. Ich finde immer eine Lösung, die nicht die allgemein anerkannte Lösung ist, aber für mich eine ist. Als nächstes gelang es Lucia, einer Punktlandung gleich, ihre kleine Eigentumswohnung in der Kölner Innenstadt zu verkaufen. Just zu Beginn der Corona-Krise. Ihre Altersvorsorge. Von der Rentenkasse bekommt sie nur wenig. Also letztendlich war diese Entscheidung, diese Wohnung in der Innenstadt zu verkaufen, eine gute Entscheidung, die sich auch dann zeitgleich ergeben hat mit dem Start der Corona-Epidemie. Also mir hätte es das Genick gebrochen. Ich habe einen Monat noch da mitgezogen, nächsten Monat war die verkauft. Aber es gab ja monatelang keine Buchungen, keine Gäste, die kamen. Also das war eine gute Entscheidung zur richtigen Zeit. Kinderlos zu sein, damit hadert Lucia. Im Alter kommt das noch mehr zum Tragen. Also früher ist man viel unterwegs und hat Leute. Und im Alter wird man ruhiger und dann sind sie alle beschäftigt mit ihren Enkelkindern. Zeigen die Bilder von den Enkelkindern, gehen darin auf, haben dann zu bestimmten Gelegenheiten natürlich Familienfeiern und Weihnachten zusammen, alles das. Und da fällt es sehr deutlich auf. So, dass im Alter, dass einfach so eine Familie fehlt, um dir so, ja, so einen Rahmen zu geben. Wo gehöre ich hin? Wo ist so ein Rahmen? Wo ist so was Vertrautes und was zu mir gehört? Ne? Und nicht eine Freundschaft, die aus irgendwelchen Gründen auseinanderbrechen kann, sondern so Bande halt. Dass ich Fotoalben weitergeben kann. Da ist jemand Opa mit drauf und mein Urgroßvater und das Haus damals in Oberschlesien und solche Sachen. Und dass dann einfach man so sieht, das geht weiter. Und ich bin eingebunden in diesen Kreis und man weiß dann so, ich bin dann die Mutter, die Oma, die Großmutter. Na, was hat die gemacht? Und ich bin dann vielleicht noch irgendwann mal ein kleines Gespräch wert. Wenn ich sterbe, da ist nichts. Das ist einfach weg. Und das finde ich in Anbetracht dessen, dass mein Opa 3 Söhne hatte, die auch alle den Krieg überlebt haben. Und der eine hat 2 Mädchen und die haben beide keine Kinder. Na, daran kann man auch erkennen, was das für eine Struktur ist. Und ich finde das jetzt sehr belastend. Mitte des 8. Monats, während ich Wolle am Brunnen wasche, kann ich meine Füße nicht mehr erkennen und lange das Haus nicht, das ich verließ. Alte Weiber setzt man ins Moor aus, Kiebitze hüten. Sie rufen mit verschimmelten Stimmen gegen den Wind und gehen allmählich verloren. Die Nächte werden länger, die Träume dunkler und allenthalben stürzen Flugzeuge Bewohner des Irrsterns herunter in unwegsame Gebirge. Alte Jungfern und Hagestolze wurden, nach dem Glauben bäuerlicher Gesellschaften, nach ihrem Tod als Wiedergänger in Sümpfe, Moore oder auf Gletscher verbannt, an Orte, die landwirtschaftlich nicht nutzbar sind. Tiere, dort heimisch, wurden zu ihren Begleitern. So wie der Kiebitz, der in Sarah Kirschs Gedicht Nebel seinen Auftritt hat. Sein markant schwarz-weißes Gefieder und die aufrichtbare Haube erinnern an die Tracht einer Nonne. Damit wurde auf die vermeintlich unerfüllte Sexualität unverheirateter Frauen angespielt. Sie galt auch später als wesentliche Charaktereigenschaft der alten Jungfer. Unk, unk, unk, Ach, wär ich doch noch jung und hätte ich einen Mann bekommen, dann wär ich nicht in den Sumpf gekommen. Unk, unk, unk, ach, wär ich doch noch jung. Ein weiterer Tierbegleiter kinderloser Frauen, der Frosch, ebenfalls heimisch an den Verbannungsorten ihrer Seelen, den Mooren und Sümpfen. Sein Quaken wurde als Weinen ungeborener Kinder gedeutet. Über Jahrhunderte tradiert sind uns die Figuren von der alten Jungfer und dem eingefleischten Junggesellen bis heute vertraut. Die Psychologin und Therapeutin Christine Kahl. Also jetzt hier in meiner Praxis erlebe ich schon häufig, dass für viele, vor allen Dingen Frauen, auch im 21. Jahrhundert, diese Auseinandersetzung mit der eigenen Kinderlosigkeit auch auf dem Hintergrund der gesellschaftlichen Bilder erfolgt und dass schon viele auch im 21. Jahrhundert schon damit hadern und dieser Wert von eben ein Leben ohne Kinder ist eigentlich nichts wert, dass das schon auch Thema ist, ja, also oder darf ich das überhaupt, mich da für dieses Leben entscheiden oder eben auch im Hinblick darauf eben auf, glaube ich, so alte Bilder, die wir noch alle in den Köpfen haben zu diesen alten Jungfern, dass das schon ein Thema ist. Wir nennen das immer so die Auseinandersetzung mit dem inneren Kritiker, ja, also der eben so sehr starre und sehr rigide Erwartungen und Wertvorstellungen und Forderungen so, ne, an die Person stellt. Aber das ist schon häufig in den Köpfen der Betreffenden und verursacht das Leid. Bis heute kommt es natürlich geschossen in Situationen, die ich auch nicht, ich sage schon in dem Verb geschossen. Also es kommt dann, auch ohne dass ich es beeinflussen kann, auch manchmal, wo ich es vielleicht nicht erwarte, wenn ich irgendwie etwas besonders Glückliches sehe, ein besonders glückliches Paar sehe, eine besonders glückliche Lebensgeschichte oder Situation sehe, da kann mir das schon durchaus, je nachdem in welcher Verfassung ich mich gerade befinde, an welchem Punkt in meinem Leben ich mich befinde, kann das schon passieren, dass eine Trauer mir hochsteigt und mir den Hals eng macht oder die Tränen fast in die Augen treibt, weil ich in dem Moment merke, ja, das wäre es gewesen. Das hast du dir gewünscht und das passiert hier gerade sehr schön. So hättest du es gerne gehabt. Anna hat drei Berufe. Begleitet vom Beifall der Eltern machte die Lebensmittelchemikerin zuerst Karriere in der Lebensmittelüberwachung bis hinauf ins Landwirtschaftsministerium. Zunehmende gesundheitliche Beschwerden gaben den Ausschlag, den Sprung in ein anderes Berufsleben zu wagen. Sie wurde Hebamme. So schaffte sie es, ihren Beruf und ihr Privatleben näher zueinander zu bringen und sich als ganzheitlicher Mensch zu fühlen. Heute ist Anna als Seniorenbetreuerin im Pflegeheim tätig. Noch in diesem Jahr wird sie vorzeitig in Rente gehen. Ich habe ja immer gedacht, Kinder sind das eigentliche Ziel meines Lebens. Und ich meine natürlich, Hebamme oder jetzt Seniorenamme, also Amme, ist ja auch eine Kompensation dieses Zieles, weil wir Ammen sind ja Obermütter in unserer Rolle. Und es hat mir dann zumindest in dieser Art und Weise ermöglicht, Mutter zu sein. Aber schon diese Sehnsucht, und auch die Erinnerung an die Sehnsucht ist immer präsent und die möchte ich eigentlich auch nie verlieren. Beim Übergang in das bürgerliche Zeitalter werden Frau und Mann als Gegensatzpaar neu definiert, mit kontrastierenden, sich ergänzenden Eigenschaften. Unsere Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit sind davon bis heute geprägt. Beim Weib behaupten Gefühl und Gemüt, beim Manne Intelligenz und Denken die Oberhand. Die Fantasie des Weibes ist lebhafter als die des Mannes, erreicht aber seltener die Höhe und Kühnheit wie bei letzterem. Das Haus wird zur Sphäre der Frau erklärt, die Welt außer Haus zu der des Mannes. Die neue Einteilung in männliche und weibliche Eigenschaften, Geschlechtscharaktere genannt, wurde mit großer Intensität betrieben und über einen Zeitraum vom späten 18. bis ins 20. Jahrhundert erarbeitet. Das beschreibt die Historikerin Karin Hausen in einem auch heute noch bedeutenden Aufsatz. Die Folge für die Ledigen? Sie finden keinen Platz mehr. Aus großen Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaften werden Kernfamilien. Aus Rühgebräuchen im Rahmen der Dorfgemeinde werden Stereotypen, die in großen Auflagen medial verbreitet werden. Was ist die alte Mamsell Schmöle für eine liebe, treue Seele? Sie spricht zu ihrer Dienerin: Ach, Rike, geh sie da nicht hin. Was will sie da im goldenen Löwen heut Abend auf und niederschweben? Denn wedelt nicht bei Spiel und Tanz der Teufel fröhlich mit dem Schwanz? Und überhaupt, was ist es nütz? Sie quält sich ab, sie kommt in Schwitz, sie geht hinaus, erkältet sich und hustet dann ganz fürchterlich. Drum bleibe sie bei mir nur lieber. Und Rike, geh sie mal hinüber und hole sie von Kaufmann Fräse ein Viertel guten Schweizer Käse. Und sei sie aber, ja, gleich zur Minute wieder da. So ist die gute Mamsell Schmöle besorgt für Rikens Heil der Seele. Ja, später noch, in stiller Nacht, ist sie auf diesen Zweck bedacht und schleicht an Riekens Kammertür und schaut, ob auch die Rike hier und ob sie auch in Frieden ruht und dass ihr ja nicht wer was tut, was sich nun einmal nicht gehört, was gottlos und beneidenswert. Die alte Jungfer hat immer wieder Auftritte im Frühwerk von Wilhelm Busch, der sie gnadenlos verspottet. Am Ende des gerade gehörten Gedichts aus dem Band »Kritik des Herzens« lenkt Busch den Blick auf den Eros und spielt mit dem Klischee der unterdrückten Sexualität der alten Jungfer. Ein Thema, das auch in Witzen beliebt ist. Eine Gouvernante erzählt ihrem kleinen Zögling: »Denk dir einmal, Franzi, wie ich gestern so spät abends von dir weggehe, steht beim Haus ein verdächtig aussehender Mann. Oh, wie ich gelaufen bin!« Franzi, nu, hast du ihn bekommen? Ob in Gestalt der Tante, der Gouvernante oder auch der Nonne, die Figur der alten Jungfer bietet ein großes Potenzial für Lächerlichkeit. In Witzen und Schwenken, in Karikaturen und Romanen. Ihre Erscheinung und ihr Äußeres folgen dem immer gleichen Muster. Lange spitze Nase, schwach ausgeprägtes Kinn, fliehende Stirn und ein blasser gelblicher Teint. Sie ist hager, mit langem Hals, mitunter auch korpulent. Mit ihrem Hang zu unpassender Garderobe versucht sie, sich jünger zu machen, als sie ist. Ihr Charakter? Affektiert und hysterisch. Oder pedantisch und humorlos. Sie mischt sich gern in die Angelegenheiten anderer Leute ein. Die Schwester meines Vaters, die ja da auch immer so ein bisschen als Psychotante und verrückt und so abgestempelt wird, aber befragt wird in der Not und auch ernst genommen wird. Und so eine ähnliche Rolle habe ich ja in der Familie auch. Annette, aufgewachsen im Ruhrgebiet, lebt seit nunmehr 3 Jahrzehnten in Berlin. Nach dem Mauerfall ist sie Teil der Hausbesetzerszene in Ostberlin, probiert neue gemeinschaftliche Lebensformen mit Gleichgesinnten aus. Das einst besetzte Haus gehört heute einer Wohnungsgenossenschaft. Annette und ihr Lebensgefährte sind Genossen. Die 55-jährige Pädagogin qualifizierte sich nebenberuflich auch zur systemischen Familientherapeutin. Das therapeutische Rüstzeug hilft ihr in der Grundschule. In ihrer Herkunftsfamilie hat ihr Wort nunmehr Gewicht, ähnlich dem ihrer Tante, einer Psychotherapeutin. Also schon, ne, du wieder. Gleichzeitig, aber wenn irgendwie was ist oder was zu besprechen ist, wird das Therapeutische angezapft. Das hört sich jetzt zu negativ an, wird es gerne ernst genommen und dann auch nochmal um Rat gebeten oder um Unterstützung oder so. Das ist halt bei meiner Tante ganz und bei meinem Vater ganz genauso. Dieser Austausch bedeutet Annette auch deshalb viel, weil sie von ihren Geschwistern und deren Kindern, ihren Nichten und Neffen, im Alltag nur wenig mitbekommt. Also mein Bruder hat 2 Kinder, einen Jungen, der ist 9 und ein Mädchen, die wird jetzt demnächst 6. Und meine Schwester hat eine bald 17-jährige und 14-jährige Tochter. Und wenn die dann hier sind, sind sie ja auch intensiv hier und dann machen wir viel. Das schon, aber also ich kenne schon Leute, die haben engere Verhältnisse zu ihren Nichten oder Neffen und machen da mehr. Der Kontakt zwischen meiner Schwester und meinem Bruder und zwischen meinen Eltern und beiden Kindern ist natürlich viel, viel intensiver. Also meine Eltern übernehmen da auch viel Babysitter- oder Fürsorgefunktion für die Enkelkinder. Es ist so und es hat sich schwierig anders realisieren lassen. Das waren so unterschiedliche Leben und einfach viele, viele, viele Kilometer dazwischen. Ich denke, ich hätte da auch mehr mitgemacht, wenn ich da gelebt hätte. Ein Demonstrationszug aus sehr dicken und sehr dünnen Frauen, allesamt nackt, zieht durch die Straßen von New York. Votes for Women, Wählerstimmen für Frauen, steht auf dem Lendenschurz, den sie um die Hüften tragen. Unterhalb der Karikatur heißt es: Die New Yorker Suffragetten haben beschlossen, für 1913 nicht nur auf den Frühjahrshut, sondern auf alle Luxusartikel zu verzichten. Die entsetzten Gesichter der Passanten zeigen, was Zeitungsleser von dieser Forderung und ihren Vertreterinnen zu halten haben. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es immer mehr vermögenslose, bürgerliche und adlige Frauen, die aufgrund ihrer Mittellosigkeit nicht heiraten konnten. Die erste Frauenbewegung machte es sich zur Aufgabe, diesen Frauen dennoch zu einer respektablen Lebensweise zu verhelfen. Eine bessere Bildung und Berufstätigkeit für Frauen waren ihre Forderungen. Lehrerin, Büroangestellte oder Fernsprechvermittlerin, sie wurden zunehmend zur Bedrohung für männliche Arbeitnehmer. Und nicht nur das. Was sollte aus der bürgerlichen Familie werden, die für Verlässlichkeit und Erholung steht und einen Gegenpol zum Arbeitsmarkt bietet, mit seinen unerbittlichen Gesetzen von Leistung und Konkurrenz, Flexibilität und Mobilität? Antworten auf diese Fragen stehen auch heute noch aus. Zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Was war leichter, als die Schuld den berufstätigen Frauen zu geben und altbekannte Stereotypen aufzuwärmen? Zwei Damen, die eine groß und hager, die andere klein und dick, spazieren am Ufer eines Sees entlang. Sie unterhalten sich. »Dass wir ihnen das Brot wegnehmen, haben sich die Männer selbst zuzuschreiben«, sagt die eine. »Warum heiraten sie uns nicht?«, sagt die andere, auf der Karikatur aus der Zeitschrift Simplicissimus von 1905. Von den um 1900 geborenen deutschen Frauen blieb etwa ein Drittel unverheiratet und kinderlos. Männermangel, verursacht durch den Ersten Weltkrieg, und die Weltwirtschaftskrise gelten als Hauptgründe. Nicht vergessen werden sollte aber auch, dass immer mehr Frauen arbeiteten und sich damit ihre Rolle in der Gesellschaft änderte. Warum weiß man so wenig über die erste Welle berufstätiger bürgerlicher Frauen? Warum wurden ihre Leistungen wieder vergessen? Das sogenannte Lehrerinnenzölibat ist erhellend. Wollte eine Lehrerin in den 1920er Jahren heiraten, musste sie ihren Beruf aufgeben. Sie verlor damit auch ihre Pensionsansprüche. Das traditionelle deutsche Mutterbild wurde durch die Berufstätigkeit von Frauen also nicht in Frage gestellt, denn gleichzeitig Mutter sein und arbeiten gehörte sich nicht. Als ich Assistentin war und geheiratet hatte, fragte eine Tante von mir: Willst du Professorin werden? Da habe ich gesagt, nein. Ich fand das fast obszön, mir das vorzustellen. Sigrid Metz-Göckel ist 1940 geboren. Als kinderlose Professorin war sie lange Zeit der Normalfall. Der Anteil kinderloser Frauen ihres Jahrgangs ist mit 11% noch sehr niedrig. Sigrid Metz-Göckel gilt als zentrale Figur im Netzwerk der Frauen- und Geschlechterforschung, kämpft unermüdlich für die Verbesserung der Situation von Frauen in der Wissenschaft und ehrt heute alle 2 Jahre aufmüpfige Frauen in der von ihr gegründeten gleichnamigen Stiftung. Keine eigenen Kinder zu haben, hat Sigrid zu keinem Zeitpunkt bedrückt. Davon wird sie gleich erzählen. Vorab noch einige Worte zu ihrer bemerkenswerten Karriere, die sie, wie die Soziologin selbst betont, nicht nur ihrer eigenen Leistung verdankt, sondern auch ihrer Mutter, ihrer Doktormutter und einer Reihe begünstigender Umstände. 1976 erhält die Soziologin, damals Mitte 30, einen Ruf als Professorin an die frisch gegründete Technische Universität Dortmund. Zunächst war die Tochter einer Kriegswitwe aus Oberschlesien unschlüssig, ob sie dem Ruf nach Dortmund folgen sollte. Ihre Doktormutter, die Soziologin Helge Pross, Autorin einer bekannt gewordenen Studie über Hausfrauen und viele anderer, ermutigte sie. Dann hatte ich aber eine Doktormutter. Als Assistentin musste man promovieren. Ich war gar nicht so begierig, weiß nicht. Und dann hat sie gesagt, natürlich promovieren Sie. Als ich den Ruf bekam, bin ich auch zu ihr hin Ich habe gesagt, ich weiß nicht, Dortmund, ich wusste gar nicht, dass da eine Uni ist und da war eine neue. Und da hat sie gesagt, natürlich nehmen Sie das an. Und dann hat sie so einen Satz gesagt, den können Sie zitieren. Wenn Sie Professorin sind, dann müssen Sie nicht immer machen, was die anderen sagen, dann können Sie selbst bestimmen. Das war ein ganz wichtiger Satz. Die Freiheit von Forschung und Lehre. Ein Privileg, das die Professorin künftig immer wieder aufs Neue verteidigen wird. Eines ihrer letzten Forschungsthemen an der Uni, Kinderlosigkeit in der Wissenschaft, insbesondere im Mittelbau. Den Ausschlag dafür gaben nicht biografische, sondern berufspolitische Gründe, betont die Sozialwissenschaftlerin. Ihre eigene Kinderlosigkeit erklärt sie aus der gemeinsamen Geschichte mit ihrem Mann. Er hat bei einem Bombenangriff, er ist in Bad Kreuznach geboren und seine leiblichen Eltern hatten da eine Autowerkstatt und Tanklager und da sind Bomben reingefallen und er hat beide Eltern und beide Geschwister und auch noch ein, zwei andere Familienangehörige mit diesem Bombenangriff verloren. Und er war zufällig bei seiner Großmutter auf dem Land. Ich glaube, das spielte für ihn eine Rolle, dass er eigentlich nie den Wunsch hatte, Kinder zu haben. Und mein Wunsch, Kinder zu haben, war auch nicht besonders ausgeprägt. Vielleicht war auch eine biologische Unverträglichkeit, ich bin einfach nicht schwanger geworden. Sodass ich gar nicht sagen kann, es ist keine Haltung, ist auch kein Leid. Es hat sich so ergeben. Und wir sind damit einverstanden. Ich habe unter anderem auch deshalb Kinder nicht vermisst, weil ich sehr enge Beziehungen zu meinen Geschwistern hatte, meiner Schwester ganz besonders und meinem Bruder. Und die hatten Kinder. Und wir haben uns regelmäßig Weihnachten bei meinem Bruder getroffen oder bei meiner Schwester. Und Ostern hier und dann zu den Geburtstagen. Und die waren auch alleine hier. Und also ich habe die kleinen Kinder aufwachsen sehen. Und ich finde das so interessant für die kleinen Kinder, sich die Welt erklären und aneignen. Und die haben ja so eine Spontaneität und können so herzlich sein und ja, natürlich widerständig. Und die waren oft hier und wir haben ja einen Wald, da waren sie im Wald und draußen und haben unten ein Gästezimmer. Die haben immer High Life gemacht. Also das war immer ein Vergnügen. Nichten und Neffen haben heute selbst Kinder. Die bekommt Sigrid aber nur in großen Abständen zu Gesicht und vermisst Enkelkinder um sich herum. Zürich und Kopenhagen, wo Nichte und Neffe mit ihren Familien leben, sind einfach zu weit weg. Und es geht nicht um die biologischen Enkelkinder, sondern um das Zusammenleben mit Kindern, dass man die miterlebt. Ne? Bei einer Vorstandssitzung der Stiftung Aufmüpfige Frauen. Ich habe das jetzt auch im Vorstand zu einer Frau gesagt, die ist jetzt Oma geworden, aber auch in Schweinfurt. Also die hat auch das Enkelkind weit weg und hat aber zu der Tochter gesagt, also alle 4 Wochen möchte ich ihn sehen. Und da habe ich gesagt, ja, weißt du, ich kann das gut verstehen. Ich vermisse das, ne? Enkelkinder, sagte sie auch. Das habe ich ja noch nie gehört, dass jemand so sagt. Ne? Ja, es muss ja nicht mein Enkelkind sein, aber das Miterleben, ich habe ja keine Enkel. Es ist die Qualität, mitzuerleben, wie Kinder heranwachsen. Das ist eine Erweiterung des Lebens, das ist Lebensqualität. Und ich möchte das nicht lesen, ich möchte das erleben. Und ich möchte sie sehen und hören und beobachten und so. Das vermisse ich in meinem Leben, ja. Kinder zu haben war für Anna ein tiefer Wunsch. Vor einigen Jahren erinnerte sich die Karrierefrau, spätere Hebamme und heutige Seniorenbetreuerin, an beeindruckende Frauen aus ihrer Kindheit. Ein Prozess der Heilung beginnt. Eine von ihnen, ihre Tante mütterlicherseits, der Anna bis ins hohe Alter eng verbunden blieb. Alleinstehend, freigeistig und unternehmungslustig schenkte sie ihrer Nichte Hosen, während die Mutter auf Röcken bestand. Und es gab Tante Sachs, eine enge Freundin der Mutter. Wir haben uns mit ihr immer sonntags getroffen für den Kirchgang. Und ich fand die Frau immer schon als kleines Kind ganz toll. Und sie war Witwe. Sie hat im Krieg einen General oder Oberst, also einen höheren Militärangehörigen geheiratet, der im Krieg dann gefallen ist. Dadurch ist sie kinderlos geblieben und war halt sehr früh Witwe und hat dann auch nicht wieder geheiratet. Sie war Hausdame in einem Hotel. Sie hat ein kleines Apartment in diesem Hotel gehabt, wo wir sie auch besucht haben, was ich immer dann auch schick fand und hochinteressant fand. Es war ein sehr schönes, sehr gutes Hotel. Und sie hatte da halt diese leitende Funktion, die durchaus ja weibliche Anteile hatte, weil sie war ja die Leitende des Hauspersonals. Aber sie war halt die Chefin. Das hat mich schon auch beeindruckt und unterbewusst mich beeinflusst. Also im Nachhinein ist mir dann so deutlich geworden, sie war für mich schon so als Kind so ein bewunderter Stern am Himmel. Sie hat auch schon thematisiert, dass es traurig für sie war, dass dieser Mann gestorben, also gefallen ist. Warum sie weiter keine Beziehungen hatte, das weiß ich nicht, weil sie ist, da war ich zu klein als Kind noch. Da habe ich nicht genug mitbekommen, ob sie sich da irgendwie zu geäußert hat, ne? Also ich habe schon mitbekommen, dass es traurig ist, wenn man so leben muss, dass man keine Familie und keine Kinder hat. Aber ich habe auch wahrgenommen, dass sie sehr zufrieden mit ihrem Beruf war, dass sie sehr gerne gearbeitet hat und dass ihr ihre Arbeit sehr gefallen hat. Und das war für mich schon auch ein Aspekt, wo ich so dachte, ja, finde ich super. Und trotzdem habe ich bis vor wenigen Jahren immer geglaubt, so meine Planung im Leben sei Familie gründen und einen richtigen Partner finden, Partnerschaft leben, was mir dann alles nicht gelungen ist und was ich dann als sehr als Defizit und Versagen empfunden habe. Und jetzt bin ich in einem Punkt an meinem Leben, wo mir klar ist, es ist so gekommen, wie es ist, es ist nicht mehr zu ändern, aber ich bin da jetzt eigentlich auch ganz gelassen und zufrieden mit, weil jetzt lebe ich eher dieses Leben von diesen Frauen, die ich schon ab meiner Kinderzeit bewundert habe. Und ich denke heute, dass ich so ein bisschen auch jetzt sowas erreicht habe wie sie. Und vielleicht ist es schon so, dass mein Leben einen guten Ausgang nimmt, einen zufriedenen Ausgang nimmt, was Thema Partnerschaft und Kinderlosigkeit anbelangt. Hatte schon Vorbilder, nahe Vorbilder. Die kann ich jetzt gar nicht nennen. Die kennt niemand sonst. Vielleicht doch, ich kann noch eine, aber das ist schon ein späteres Stadium. Für mich war Caroline Emke wichtig. Das war jetzt eine Frau, die, da kam manches zusammen. Und das hat mich doch aufhören lassen, dass eine Frau so offen lebt und doch so eine relative Prominenz hat. Klassische Musik liebt, das war jetzt auch eine Nähe zu ihr und so cool dabei ist. Das hätte ich, glaube ich, nicht erwartet. Anders als für die Publizistin Caroline Emke lag ein authentisches Leben als lesbische Frau für Christine lange Zeit im Konflikt mit ihrer christlichen Identität. Unter anderem deshalb, weil ein kirchlicher Rahmen für Lesben und Schwule fehlte. Das Pfarrhaus ist ja immer auch noch eine Projektionsfläche. Das wird weniger in der städtischen Gesellschaft, aber schon für die ideale Familienkonstellation. Deshalb wird da genauer drauf geguckt. Deshalb war es für viele lange tolerabel, dass Lesben und Schwule vielleicht in der Seelsorge, im Krankenhaus oder so Dienst tun, aber dass sie Gemeindepfarrerinnen sind, das war schwieriger. Auch Christine war zunächst in der Krankenhausseelsorge tätig, bevor sie Gemeindepfarrerin wurde. Ihre lesbische Identität zu entdecken, empfand sie nicht als Befreiungsschlag. Es fehlte an Rückhalt. Den fand sie in einer Gruppe homosexueller Pfarrerinnen und Pfarrer. Sie waren eine Art Selbsthilfegruppe und kämpften um ihre Anerkennung in der Landeskirche. Sie kam spät. Das ist jetzt. Als ich mich hier beworben habe, habe ich mich offen beworben. Es war das erste Mal in meinem Leben, als der Kirchengemeinderat mich gewählt, obwohl sie wussten, dass ich mit Frau lebe. Das habe ich als beglückender Befreiungsschlag dann erlebt. Und als meine Freundin auf ihrer neuen Stelle eingeführt worden ist, war das auch bei ihrer Investitur, sagt Ihnen das was, also unserer Introsignationsfeierlichkeit im Gottesdienst, wenn man dann ins Amt eingesetzt wird, war das so offen vor der ganzen Gemeinde, gab Beifall und ich habe ein kleines Pfarrfrauensträußchen gekriegt. Sowas fand ich jetzt wunderbar, also dieses Level von Anerkennung zu haben. Sind die Auserwählten, die sich liebten und vermählten, denn sie tragen hübsche Früchte und so wuchert die Geschichte sichtbarlich von Ort zu Ort. Doch die braven Junggesellen, Jungfern ohne Ehestellen, welche ohne Leibeserben so als Blattgewächse sterben, pflanzen sich durch Knollen fort. Aus Kritik des Herzens von Wilhelm Busch. Angela und Günther aus Bergisch Gladbach sind seit kurzem pensioniert. Angela war 40 Jahre als Erzieherin in einem katholischen Kindergarten in Köln tätig und nahm dort eine herausgehobene Rolle ein. Ich war in der Kita immer sehr dominant, hatte immer alles sehr klar im Blick und meine Kollegen mussten sich um mich herum scharen. Ich will nicht damit sagen, dass ich nicht teamfähig war, aber mir war es wichtig, ein Ziel im Auge zu behaben und das hätte in Verbindung mit Kind, wäre das nicht gegangen. Für die Katholikin war es nicht von vornherein selbstverständlich, kinderlos zu sein. Bereut hat sie es nicht. Ihr gemeinsames Leben ohne Kinder ermöglichte Angela und Günther, ihren Interessen nachzugehen, Reisen und Orchideen. Und wir haben ziemlich bald gemeinsame Hobbys entwickelt, nämlich Hobbys, die uns vorher nicht bekannt waren. Günther hat dann angefangen zu fotografieren, das fing damals schon an. Und er hatte einen Freund, der auch fotografiert hat und dann sind wir mit ihm zusammen rausgefahren, haben Blumen gesucht, botanisch waren wir sehr interessiert. Das sieht man auch an unserer Wohnung hier. Hier gibt es viele Makroaufnahmen, die ganze Wohnung hängt voll mit Bildern. Und wir sind sehr gerne gereist. Wirklich von Anfang an haben wir alle freien Tage genutzt. Anfänglich sind wir zelten gegangen an der Mosel oder nach Skandinavien gefahren und sind gerne gewandert und haben unser Wissen da vervollständigt oder erweitert. Das hat uns so eigentlich jahrzehntelang gut ausgefüllt und da kam ja auch immer was dazu. Da haben wir viele Studienreisen gemacht, Wanderstudienreisen, da möchte ich nicht eine von missen. Ne? Bislang waren Angela und Günther an die Schulferien gebunden. Doch Verreisen in der hochpreisigen Hauptsaison ist ab sofort nicht mehr nötig. Weihnachten unter Corona-Bedingungen, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war das nicht absehbar. Wie sie die Feiertage und vor allem Weihnachten zu Hause gestalten würden, das war Thema für die frisch gebackenen Rentner. Ich denke, du hast zu Hause nie Weihnachten, Ostern, ihr hattet da keine Rituale zum Feiern. Wir zu Hause schon. Und ich glaube, wenn ich Kinder gehabt hätte, dann hätten wir auch Rituale entwickelt. Und dadurch, dass wir keine Kinder haben, ist das im Grunde genommen ein Tag wie jeder andere auch. Wir sind eigentlich immer verreist gewesen. Wir waren bisher immer, die ersten 20 Jahre waren wir in den Bergen, meistens in den Dolomiten zu Weihnachten. Dann die letzten 20 Jahre waren wir immer auf Mallorca. Das wird sich jetzt in Zukunft ändern und da wird man jetzt gucken, wie wir dann die Tage gestalten. Denn ich finde da, mit Kindern ist das schon was anderes, solche Feste zu gestalten. Natürlich kann man auch als Paar sich da ein Ritual entwickeln, aber das haben wir nie gemacht. Von Ritualen halte ich nichts. Wir müssen da schon irgendeine Lösung finden und die werden wir auch finden. Zur Not machst du den Weihnachtsmann. Sie hörten, manchmal packt mich das Bedauern. Eine lange Nacht über Lebensentwürfe ohne Kind. Eine Sendung von Tina Hamsfahr. Es sprachen Philipp Scheppmann, Claudia Mischke und Justine Hauer. Ton und Technik Gunter Rose und Jens Müller. Regie Uta Reitz. Redaktion Monika Künzel. Wir danken unseren Gesprächspartnerinnen und Protagonisten für ihre Offenheit und die Bereitschaft, uns auch an schmerzhaften Erinnerungen teilhaben zu lassen. Einige von ihnen sind nicht unter ihrem Klarnamen, sondern mit Pseudonym aufgetreten. Dank gebührt auch der Historikerin Karin Hausen und der Psychologin Christine Karl für ihre Erläuterungen.